Maler. Was? Maler. Maler? Ja. Kunstmaler oder Wandmaler? Nee, so ein Wandmaler. Wandmaler, das ist ja nett. Kunstmaler nerven ja eher, oder? Nee, ist in Ordnung. Ja, kommt drauf an. Du, danke ich dir. War auch falsch. Hallo, wie heißt denn das? Weiß ich immer noch nicht. Ja, dann ruf doch nicht an, Depp. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Mein Tipp ist Fake. Also von Fake. Nein, ah, Faken ist auch falsch. Ah, schlecht. Ah, tschüss. Ah, übrigens, das Wort heißt Namaste, ist Hindi. Ah, was ist das? Hindi? Namaste. Also dieser Titel von dem Song, den ihr gerade im Hintergrund spielt. Hindi ist das? Und was heißt? Ding heißt, weiß ich nicht. Was es heißt? Guten Tag. Also, ich grüße dich. Der spinnt, der verarscht dich. Nein, ich mache Hindi. Aber komm, Hindi ist so weit. Ey, das ist amharisch. Was? War? Amharisch. Und das heißt Dreckverfluchter. Ja, klar. Doch. Ja. Ich glaub dem das. Amharisch. Damit spricht der Äthiopier ja. Ich bin eher so ein gutmütiger Mensch, weißt du, ich gehe positiv an Leute ran. Ich glaub das. Wie kommst du darauf, dass das Hindi sein kann? Na, warum denn nicht? Außerdem ist das... Namaste. Namaste? Namaste. Warst du schon mal indisch essen? Und da steht du. Warte, da steht du. Sag dem Kellner Namaste und das, was er antwortet, ist dann auch Namaste und er ist glücklich und zufrieden. Ja, zack, dann kriegst du einen Curryhuhn, wenn du Namaste sagst. Und zahlst 18 Mark. Und was für indische Restaurants gehst du denn? Der will uns verarschen. Ich glaub's ihm. Ich finde, es macht mehr Spaß, ihm das zu glauben. Ich glaub's dir nicht. Ja. Nee, ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn man sich verarscht fühlt. Naja, das ist halt der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ich bin Sanis, du bist Masochist. Sag mal deinen Namen nochmal. André. André, vielen Dank für den Anruf. Der hat mir gut gefallen. Danke. Tschüss. Ciao. So, jetzt, wir müssen das aber noch rauskriegen. Wie heißt der? Der hat bestimmt was anderes, viel Wichtigeres zu sagen. Ja, hallo, Markus hier. Markus, wie heißt denn das jetzt, wenn man so Firmenlogos... Plagiat, was du meinst. Ach, Quatsch, nein. Nein? Nein. Was hat er gesagt? Plagiat. Nee, wenn man Firmenlogos so abändert. Es muss ein neues Wort sein. Na, Plagiat ist... Ist ein englisches Wort. Na, Plagiat ist nicht neu. Nein, Ich aber jetzt wieder alt aus. Ja. Naja. Wie alt bist du? 33. Oh, da fängt es ja an, kritisch zu sein, wenn man alt aussieht auf immer, wa? Ja, grässlich. Ah, scheiße. Die Haare werden immer weniger. Ah, ja, da geht man lieber mit dem Handtuch über dem Kopf auf die Straße, musst du oder? Musst du machen wie wir, die Haare ganz kurz schneiden, dann merkt man es nicht mehr so. Das stimmt. Außer natürlich, du hast oben schon voll Glatze, das ist das blöd. Nee, ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Aber die Rückenschmerzen kommen schon. Oh, das habe ich auch schon. Sag mal, Kinder, jetzt wird das gleich wieder so ein unsägliches Altmännergespräch hier. Du hast doch neulich schon so Krankheitsgespräche gehabt, oder? Super geil. Da waren wir gleich bei Prostata und allem Möglichen. Nee, Prostata hast du ins Spiel gebracht. Naja, weil das damit zu tun hat, wenn so alte Männer sich über Musik unterhalten. Da können die kleinen, die jüngeren Zuhörer, wollte ich sagen, was von lernen. Ja, zum Beispiel. Ja, siehst du. Ich meine, das ist ja das Schöne am Alter, ne? So die Erfahrungen weitergeben. Genau. Und dann kann man schon mal sagen, Kinder, wenn er 33 wird, dann fangen langsam die Rückenleiden an. Mhm. Ich habe ja früher darüber immer gelacht. Naja. Ich lache auch jetzt darüber. Ja. Ja, ach, viel Sport, ne? Weißt ja. Und immer schön Ginseng, Ginseng, Ginseng. und drei Wettertags. Ja, oder ein bisschen Knoblauch. Ilja Rogoff, genau. Genau. Ja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ich muss das Wort hier noch rauskriegen, um Johnny zu demütigen. Da gibt's ein Wort. Hallo? Ja, hallo. Ja, gibt's da so ein Wort, wenn so Firmenlogos nachgemacht, verfälscht und in Umlauf gebracht werden? Ja, also ich würde sagen Merchandising. Ach nee, ach, Merchandising voll ist falsch. Was ganz anderes. Voll super daneben. Quatsch, das ist richtig. Nein. Merchandising ist einfach das... Merchandising ist, wenn du Pudis heißt und dann machst du dir Pudis-T-Shirts und verkaufst die. Wie heißt denn du? Oder nicht? Das ist doch was anderes. Ach, das ist das Gleiche. Pudis Logos kommt da keiner nach. Diskutier ja nicht rum mit uns. Das ist so. Nee. Tschüss erstmal. Tschüss. Nee. Ich muss das Wort, ich werd verrückt hier. Es gibt da kein Wort. Und wenn nicht hier drei Stunden dauert. Hallo? Hallo? Vielleicht erfindet ja einer ein gutes Wort. Weg. Hallo? Hallo? Ich find Branding total gut. Hallo? Branding. Na, Branding liegt auf der Hand. Warum ist jetzt hier keiner mehr dran? Hallo? Hi. Wer bist denn du? Sam. Ach so, egal wer du bist. Wie heißt denn das Wort, was ich suche? Wie bitte? Wie das Wort heißt, was ich suche? Ich hab nicht zugehört, tut mir leid. Und da, kannst du, warum rufst du dann an? Warum hast du das Radio an, wenn du nicht zuhörst? Ich hab's Radio nicht an. Das ist ja okay. Das ist eine Entschuldigung. Ich kann keinen Fritz mehr hören. Sag mal, nur noch irre. Hm? Ja. Und aber dann rufst du zur Entschädigung rufst an, weil du Fritz nicht mehr hören kannst? Denkst du, wirst du immer mal anrufen? Nee, ich hatte heute einfach... gedacht, dass ich heute vielleicht mal Glück habe, weil... Na, da kann man jetzt sehen, wie man will. Weil die Mutti auch verreist ist jetzt im Januar und so, war keiner da, den man anrufen kann. Nee, ganz bestimmt nicht. Sondern? Nee, weil einfach, ich bin heute 6666 Tage alt und... Und dachtest, könntest du dir eine Platte gewinnen? Nee. Oh nicht. Na, dann nimmst du, was gibt's denn sonst noch für Grüße anzurufen? Nee, einfach so. 6666 Tage? Wie viel ist denn das? So um die 20 Jahre, oder? 18. Bisschen 18. Weniger. Ich bin gerade am Überlegen, warum jemand die Tage zählt. Hast du auch an deinem 5555. Tag gewusst, dass es der 5555. ist? Mhm. Und wieso gerade der 6666.? Einfach so. Ah ja. Wie bist du darauf gekommen? Hast du die Schaltjahre berücksichtigt? Ja, ja, alles. Hast du einen Computer gekriegt und... Nee, ganz bestimmt nicht. Selber ausgezählt mit Hand? Oh, nee. Ein Blatt Papier, weißt du. Oh, das stimmt da bestimmt nicht. Doch, das stimmt. Mhm. Ganz sicher. Und warum hast du jetzt, aber warum hast du jetzt eigentlich angerufen nochmal? Naja, ich habe noch nie angerufen und ich dachte einfach mal probieren und ich weiß auch nicht. Mit Augen zugewählt? Ja, hallo? Ja. Mit Augen zugewählt? Nee. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie das Wort heißt. Also ich will das ja, nicht ich würde erstmal abbrechen, das Gespräch, ja? Ach, guck mal, können 6666 Tage so stöhnen? Ja, sie können offensichtlich. Tschüss! Ich denke ja immer, dass Radio machen vielleicht verrückt macht, aber offensichtlich Radio hören auch, oder? Kommt auf die Sendung drauf an. Hallo? Hallo? Ja? Wie heißt denn das Wort, was wir suchen? Also ich habe eins, das heißt Logoklonie. Nee, Logoklonie ist schön, aber ist falsch. Warum? Ist erfunden. Ist nicht erfunden, das steht im Lexikon, ich habe eben nachgeguckt. Ach Quatsch. Ey, ist echt wahr und das finde ich ganz logisch. Warte, wo hast du denn da nachgeguckt? Ja, Sinn macht's schon, aber ist doch ein blödes Wort. Wo hast du denn am Lexikon nachgeguckt? Bei wenn man so Firmenlogos nachmacht? Ja, richtig. Nee, ich habe bei Logo nachgeguckt. Und da stand Logoklonie und das fand ich lecker. Also das hat sich gut angefangen. Ist schon also lecker ist anders belegt bei mir. Also lecker ist was anderes, aber also na, ist doch logisch, Klonie. Ja, aber ich glaube, dass Kunden ein anderes Wort sucht. Ich werd verrückt. Es gibt kein Wort dafür. Logoklonie macht schon Sinn. Wort dafür. Na, logisch macht das Sinn. Ja, macht schon Sinn, aber ist halt, glaube ich, nicht das, was er sucht. Na, was sucht er denn? Na, eher so ein kurzes... Ein kurzes... Nicht ein Lexikonwort, sondern so ein, also was so die Leute vom Flyer sagen. Ja, zum Beispiel vom Flyer. Oh Gott, da bin ich wahrscheinlich zu alt. Wie alt bist Wieso du? Wieso denn? Müsstest ja älter sein als 32. Wir. 32 ist ein wunderbares Alter. Ja, finde ich ja auch, aber für solche Sachen ist man dann schon zu alt. Stimmt nicht. Nee. Quatsch, lass dir da nichts einreden. Ja, ich weiß, ihr seid genauso alt. Ja, eben. Nee, genauso alt ist gut. Ich bin genauso alt. Ist die älter noch? Ja, Kuttenheit, oder? Ich sehe Johnny immer noch auf P16-Partys. Da ist man nicht schnell so schnell zu kannst alt. Du, kannst du mir als Westler mal erklären, was P16-Partys sind? Na, wo du ab 16 rinkommst. Ja, das wissen die halt nicht. Das wirst du ja nicht, oder? Ah ja, was wir alles nicht wissen. Nee, ist logisch, ja. Ach. Aber Logoklonie würde ich mal festhalten. Ist wirklich. Logoklonie ist ein schönes Wort, ist aber nicht gemeint. Sag mal, jetzt rufen ja doch viele an. Das bewegt ja die Jugend in Berlin und Brandenburg sehr. Wenn du so super interessante Fragen stellst. Tschüss, 33-Jährige. Alles klar. 32. 32-Jährige, entschuldige. Sag mal, hast du auch schon so, jetzt überlegst du auch so Augenfaltencreme zu kaufen? Nee. Nee, ehrlich nicht? Nee. Sondern machst du noch gut wie früher mit dem Würzgurke oder? Nee, nur mit kaltem Wasser. Nur mit kaltem Wasser? Also so schlimm ist noch nicht. Kaltet Wasser auf die Augen? Bitte? Kaltet Wasser auf die Augen? Ist jetzt noch nicht so schlimm. Warte mal noch 5 Jahre, das rächt sich. Ja, na und? Oh, warte mal nur 2 Jahre. Da. Warte mal, bis du so alt bist. Das ist doch voll Rocky Mountains-mäßig um die Augen rum. Oh, ja, nun nicht mal. Echt, da musst du mal eine Sonnenbrille tragen. Und nächstes Jahr geht's los mit den Rückenschmerzen. Ach, jetzt ist ja schon wieder mein. Oh Gott! Die hatte ich schon mit 30. Also siehst du? Die habe ich schon, ja. Ja. Ja. Logoklonie behalten wir mal, aber ist er ja nicht mit zufrieden. Ich sitze ja hier sowieso unabhängig, weil ich sage, ja, da gibt's kein, das Wort, was du suchst, gibt's gar nicht. Jetzt mache ich mal hier einen Schnelldurchlauf. Vielleicht sagt jemand das Wort. Tschüss erstmal, ja? Okay. Tschüss. Ciao. So, hallo, sag mal schnell das Wort. Hallo, das Branding. Falsch. Sag mal das Wort. Hallo? Ja, sag mal bloß das Wort. Branding. Quatsch. Ihr fliegt alle gleich raus hier. Ruft doch am Dienstag bei Johnny im Soundgardener, also vor 22 Uhr. Ich weiß es. Hallo, was denn? Logen. Quatsch! Doch. Hallo, sag mal das Wort. Plagiat? Nein, nee. War schon. Hallo, sag du mal das Wort. Branding. Nein, sag du mal das Wort. Wie wär's mit Biden? Nein, sag du mal das Wort. Bootleg. Nein, sag du so ein Wort. Ah, doch, Bootleg ist aber richtig, Hältst du den Mund? Hallo? Ah, wieder ein Verrückter, hallo? Ey, Bootleg stimmt aber. Hallo? Bootleg, also Bootleg stimmt fast. Ja, aber ich glaube, das benutzen die auch für die Logos, nicht nur für Platten. Hallo, hört ihr mich jetzt? Ja. Markenpiraterie vielleicht? Nee. Sag du mal das Wort? Branding. Nein, Mensch, sag du mal. Blödmann. Ja, knapp. Hallo? Yo, Branding. Mann. Sag mal, jetzt wird es hier eine Sympathiekundgebung für dich? Ja, klar. Finde ich doof, gefällt mir nicht. Mann, Branding jetzt ist aber was anderes. Jetzt rede ich hier mit keinem mehr. Aber Branding finde ich am logischsten. Ich finde Branding schön. Ich meine, du kannst doch ein Wort nehmen, was eigentlich was anderes heißt und es dafür entfremden. Ich wollte aber das Wort. Es gibt das Wort nicht. Le Wort. Ich glaube, Bootleg ist da schon dicht dran. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Aber jetzt wollte ich mal einen Song von der Platte spielen, wo die Beastie Boys Cover geklaut haben. Na dann, nimm noch geklaut. Toll, wa? Ja. Oder, das ist doch Musik. Ja. Habe ich auch in meiner Jahresauswertung gehabt von 1962, glaube ich. Klingt die nicht flott? Mhm. Ey, du wirst heute wieder irre werden, Johnny. Ich hab heute lauter Schlager. Ich spiel heute nur Schlager die ganze Zeit. Oh, ist schon so spät. Ich glaube, ich muss los. Ich sing noch ein bisschen mit. Nur schicke. Nee, ich hab dir noch ein Lied mitgebracht. Das muss ich dir schnell noch vorspielen, glaube ich. Das ist ein Lied für dich, Johnny. Na, warum? Die Beastie Boys haben das Cover gecovert. Das Cover, aber nicht die Musik. Aber warum das Cover? Weil sie die Musik meinen. Ich würde sagen, vielleicht eher nicht. Obwohl die Sounds ja doch cool sind. Zieh mal nochmal hoch. Und noch saubere Stereotrennung. Ja. Links, rechts, so wie früher üblich war. Wie heißt das? The Frog Song? Nee, das heißt Swans Splashdown. Ja, fast. Halt dich dran. Stimmt. Und jetzt kommt aber noch ein richtig schönes Johnny-Lied wieder. Ja, gibt ja unendlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fängt schon mal gut an. Hör mal bloß, wie schön es klingt. Kennt der Johnny Tanzmusik? Wenn der Johnny Tanzmusik super. War. Boxen ja? wir die mal? Ja. Das sind die Fans vom Soundgarden am Dienstag, die da singen. Ja, aber aus dem Jahr 62. Johnny spielt und Johnny singt und sein heißer Song in der Straße klingt wie keine Ruhe mehr, weil es alles packt, selbst die Feuerwehr. Hupe im Takt, der Polizist vergisst, dass er artig ist und singt, singt, singt, singt, singt. Ja, bock ich dir. Mach ich einen Trailer draus. Oi. Wenn der Johnny tanzt und der Johnny singt, wenn der Schlagzeug rast und sein Lieder klingt, dann sei sie groß und klein, hören alle zu, das kann der Johnny sein. Im Takt, wer du da bist, im Mist vergisst, dass er böse ist und singt, singt, singt, singt, singt. Kannst du mal sehen, du. Kick mal an. Auf Soundgarden am Dienstag gibt es aber nicht so viele Sachen, die sich reimen, oder? Nee. Darum müssen die mal Johnny singen. Sprich mal, kennst du den Song noch? Guck mal hier, hast du gesehen, dass in der Tokotronic-CD ein Fritz-Logo ist? Nee, wo denn? Aber volle Kanne. Wo denn? Na, unten rechts. Ach echt? Wo stehen die denn da? Wo kommt denn das her? Keine Ahnung. Das ist ein Fritz-Aufkleber dahinter. Allerdings. Im Hintergrund. Aber kick mal, voll kennst, zu du sehen. Noch? Kennst du den noch? Henry Valentino. Klar. Na und dann den hier? Den kennen, ja. Den ja? Kann ich, ja? Ja, den kann ich mitsingen. Den kannst du mitsingen? Wollen wir den mit verteilten Wollen wir Probe-Exempel machen? Na, da bin ich gespannt, ob du den wirklich mitsingen kannst. Du musst aber den anderen Part übernehmen. Nee, ich kann nicht singen. Ich hab du nicht kannst gesagt, dass singen. Ich singen kann. Ich habe gesagt, ich kann mitsingen. Naja, du kannst mitsingen. Ich kann nicht mitsingen. Na, da bin ich jetzt gespannt. Das mache ich jetzt aber nicht. Hast du aber versprochen. Ich habe gesagt, ich kann's. Ach, falsch. Ja. Du kannst mich mal. Sing mit. Ach. Sing mit. Ach, toll, wie du mitsingst. Ja, wa? Mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ja, wie ein Treckerfahrer, hä? Weiß nicht, ist kein Treckerfahrer. Und ich ja, aber von der Mentalität her. Ist aber geil, ne? Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir. Ach Gott. Kinder, Johnny, ich werde dich mal verabschieden. Jetzt kommen nämlich gleich ja, die Nachrichten. Ich wollte gerade sagen. Tschüss, Johnny. Hättest du ja noch ein bisschen warten können mit dem Song. Kann ich ja nachher nochmal spielen. Ja, spielst du nachher wenn noch du im Auto bist, so dass du mitsingen Stunden? Kannst. Ja. Ich ruf dann an. Nee, ich kann nicht anrufen. Ah. Mein Auto ist kaputt, meine Festplatte ist abgeraucht, mein Handy ist nicht bezahlt. Super, ja. Tschüss. Ciao. Was will der blöde Kerl da hinter mir nun? Ist sie nicht süß? Ich frag mich, warum überholt er? So weiches Haar. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert's schon und der fährt ohne Licht. So schön mit 90. Der könnte schon 100 Kilometer weg sein. Was bin ich froh. Mensch, fahr an meiner Ente doch vorbei. Ich fühl mich richtig wohl. Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das in Zivil? Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit hab. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken ganz allein und ohne Schranken. Das schöne Mädchen wär bei mir. Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Die Musik ist gut. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus. Heute ist ein schöner Tag. Dort werd ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komm ich zu spät nach Haus. Bye, bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in 2 Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werd ich nie mehr sehen. La da, la da, la da, da, la da. Kann ich eigentlich früher runterziehen? Wird der nachher nochmal gespielt für Johnny, damit er im Auto was zu mitsingen hat. So, Kinder, es ist 22 Uhr und gerade so 31. Kurzinfo. Aufmarsch. Starke Einheiten der serbischen Polizei haben am Abend ohne Gewaltanwendung eine Demonstration der Opposition in der Belgrader Innenstadt verhindert. Zehntausende Zajedno-Anhänger hatten sich zu einem Spaziergang durch die Fußgängerzone versammelt. Polizisten blockierten jedoch den Weg. Prognose: Der Deutsche Gewerkschaftsbund rechnet in diesem Winter mit einem neuen Nachkriegsrekord bei der Arbeitslosigkeit. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Erwerbslosen bis Februar auf 4,6 Millionen steige, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Engelin Käfer. Kältetote. In Brandenburg hat der strenge Frost das sechste Opfer gefordert. Gestern wurde in Premnitz, Kreis Havelland, ein 57-jähriger Mann erfroren in seiner unbeheizten Wohnung gefunden. Luftpirat, die Entführung einer österreichischen Linienmaschine nach Berlin ist ohne Blutvergießen zu Ende gegangen. Der mit einem Messer bewaffnete Mann wurde von Sicherheitskräften überwältigt. Bei dem Entführer handelt es sich um einen 39-jährigen Bosnier, dessen Aufenthaltsgenehmigung am 15. Januar ausläuft. Terror. Im Stadtzentrum der algerischen Hauptstadt Algier ist heute erneut eine Autobombe explodiert. Mindestens 7 Menschen wurden getötet und fast 50 verletzt. Sport. Fußball. Im Finale des Hallenturniers in Oldenburg besiegte der Hamburger SV den Gastgeber mit einem 2:1. Wetter. Nachts vereinzelt Schneefall bis minus 10 Grad, morgen niederschlagsfrei um minus 4 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Reinickendorf, Stadtautobahn A111 südliche Richtung, Sperrung der Einfahrt Antoninstraße in den Tunnel Flughafen Tegel und Weißensee, das Abbiegen von der Berliner Allee in die Pistoriusstraße ist nicht möglich, Grund ein Wasserrohrbruch. Das war in Fritz Kurz und Martin Böttcher. The Crazy World of Fritz präsentiert 1997. Die Techno- und Hausparty der Zukunft auf zwei Dancefloors. Mit Techno von Blake Baxter, Baby Ford, DJ Rush und Cyan Live auf dem Main Floor. 1997. Mit House von Ron Trent, Colin Corvis Rich, DJ Kiki und Wolle XDP auf dem Flower Floor. 1997. Samstag, 11. Januar. Kulturhaus und Haus 6 im ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerk Revaler Straße 2 in Berlin-Friedrichshain. Just what you need. Eine Party und ein Jahr. Exklusiv präsentiert von Fritz. So, jetzt aber Schluss mit Techno. Hier steht ein Mensch. Tag. Oh, jetzt spinnt die Maschine hier, du. Das gibt's doch gar nicht. Fangen wir mit Musik an. Guten Abend. Liebe junge Menschen, herzlich willkommen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, an der Stelle würde es sich ja wahrscheinlich anbieten, erstmal die Telefonnummer zu sagen. 0331 für Potsdam, 74 81 110. 74 81 110 und das Ganze ist in Potsdam. Ansonsten würde ich gerne schnell vorher, damit ihr ein bisschen Möglichkeit habt zu überlegen, ein Thema sagen. Ein Thema ist Neugier 97. Mal sehen, ob sich darunter jemand dort vorstellen kann. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tut mir schrecklich leid, dass ich deine Sendung gestört habe. Wieso hast du die gestört? Ach, bist du die 6666. Tägige? Hallo? Es sollte sich offensichtlich um nichts anderes als um eine Störung handeln. Ja? Ja, naja, gut, gestört ist besser als Jani angerufen. Hallo? Hallo? Also, hallo? Ja, Abend. Abend, wer bist denn du? Ilona. Ilona, kannst du dir denn unter der Überschrift Neugier 97 was vorstellen? Jo. Ja, und was? Was? Ja, und was? Was? Du bist aber neugierig. Ja. Nur 1997, ja? Ja. Na, siehst du, sind wir schon beim Thema. Nee, Neugier 97. Neugier 97. Neugier. Na, Neugier ist, wenn man irgendwie in dem laufenden Jahr irgendwann mal neugierig ist auf irgendwas. Du willst jetzt konkret wissen, auf was. Naja, ich würde sagen, mal das Thema versuchen so zu beschreiben. Auf was seid ihr neugierig? Also in Bezug auf das Jahr 1997. Ob es so Erwartungen gibt, wo ihr denkt, ah, das würde mich ja interessieren, was jetzt, ob das 97 passiert oder wie die Geschichte aussieht oder so. Genau. Das muss aber an dieses Jahr gebunden sein. Naja, genau. Also ich habe auch einen ganz konkreten Termin. Ach, du kriegst ein Kind. Nein, nee. Na, sonst hat man doch keinen konkreten Termin, ist doch das eins ja. Wieso? Wieso nicht, warten noch? Ja, man kann sich doch irgendwelche Termine festlegen. Ach so, selber. Und dann sagen, so, das machen wir dann. Ah ja, das ist ja bei Kindern wieder schwieriger. Naja, nee, das kann man ja auch planen. Aber naja, aber da genau einen Geburtstermin festzulegen, sonst würden die doch sicher alle am 1. Mai oder 7. Oktober. Dann natürlich ein bisschen um ein paar Tage. Ja, das ist aber schon schwierig. Mhm. Was ist denn dein Termin? Also wie du jetzt so Neugier 97 gesagt hast, das hat so ein bisschen geklickt und dann habe ich gesagt, da musst du doch das was Das ist angucken. Ja schön. Und das hatte natürlich sofort geklappt. So, und zwar bin ich neugierig. Ich möchte dieses Jahr meine Klassenkameraden wieder treffen. Ein Klassentreffen? Du bist auf ein Klassentreffen neugierig? Hm? Das wird dieses Jahr stattfinden? Dieses Jahr, Und das veranstaltest du? Nee. Jo. Ja? Wie alt bist du denn? Ich? 36. Ach, da hast du die ja schon ewig nicht gesehen. Oder wann war das letzte Jahre. Klassen? Wie? 20 Jahre. Ehrlich, 20 Jahre? 20 Jahre. Kriegt man die dann noch alle zusammen? Ja, haben wir geschafft. Und wie sind so deine Erwartungen an das Klassentreffen? Also so, erstmal habe ich ein ganz gutes Gefühl, wie das natürlich nachher dann passiert. Das ist dann noch eine andere Sache, aber... Wovor hättest du Angst, dass das Klassentreffen betrifft? Wovor ich Angst habe? Hm? Eigentlich Angst nicht direkt. Nur, dass ich irgendwie dann... Naja, ich gehe ja, sagen wir mal, mit der Erwartung ran, dass... Die alle Sachen, die sie kommen wollen, also doch nie alle kommen, weil das klappt wahrscheinlich sowieso nicht. Ja. Aber wenn es dann wirklich klappen könnte, also wenn wirklich so viele kommen würden, wäre das total toll. Und gibt es denn da so in deiner Klasse, sagen wir mal, so was wie einen schönen Klaus, in den irgendwie alle Mädchen verliebt waren und wo dann ein besonders spannendes, wie der jetzt wohl aussehen mag? Nee, wir waren eigentlich so nicht so eine besondere Klasse. Also wir waren so eine Klickenklasse, die. Naja, aber auch eine Klickenklasse hat auch schöne Klause. Ach, naja, nee, der eine, der da so vielleicht gewesen wäre, der war jetzt schon vergeben. Naja, aber vielleicht ist er jetzt wieder frei. Kind, nee, 20 Jahre sind ins Land gegangen. Nee. Wieso, nee? Er hat seine Freundin geheiratet. Na und? Vielleicht ist sie gestorben oder was? Oder ausgewandert? Oder die haben sich scheiden lassen? Oder sie sitzt im Knast oder weiß ich was? Wie? Die sind ja in eine Klasse gegangen. Die kommen ja dann beide zum Klassentreffen. Ach, und die gibt's aber auch. Naja, trotzdem können die doch auseinandergegangen sein. Nee, das weiß ich ja aus. Das ist ja ärgerlich, oder? Nö. Na, ansonsten hätte man doch gleich noch eine neue Art von Hoffnung an so ein Klassentreffen binden können. Findest du nicht? Ach, naja, außerdem fand ich die alle damals nicht so schön. Die sehen aber jetzt bestimmt schöner aus. Meinst du? Hm? Mann, ich hab mich neulich ganz mies in mein Klassentreffen eingeführt. Mies? Ich habe erst Tag gesagt und dann habe ich gerufen, Kinder, seid ihr alle alt geworden? Habe ich keinen Beifall mit dir erntet. Ja, das hast du falsch gemacht. Nee, ach, na ja. Irgendwie ein paar Komplimente machen. Mann, nee, war aber ehrlich. Wenn sie alle dicke Bäuche haben. Oder war aber ehrlich. Aber ich meine, wenn sie sich schon hintrauen mit dicke Bäuche und hässlich oder weiß ich wie, das ist doch dann auch total das toll. Nimmt man doch selber ja nicht so wahr, dass man dicken Bauch hat und hässlich ist. Ja, wenn man sich bückt, das spürt man doch. Naja, und? Ach ist doch egal. Jedenfalls ist, fand ich es schön, wenn das wirklich so... Kennst du Leute, die von sich sagen, Gott, bin ich hässlich mit meinem dicken Bauch? Nee, die sagen, ach, hier, was zuzusetzen, wenn es kalt wird und so. Ja, genau. Gibt es doch immer so Selbstverteidigungsstrategien, sind ja auch berechtigt und richtig. Wissen Sie ja. Aber trotzdem ist ja die Außensicht auf eine andere. Sagt das mal, versucht das mal, das würde mich auch interessieren. Vielleicht hat jetzt bloß meine Klasse so peinlich berührt drauf reagiert. Naja. Gleich laut ausrufen, Kinder, was seid ihr alt geworden? Das soll ich sagen. Ja, und dann auf irgendeinen zu ihm und sagen, was hast du denn mit deinen Haaren gemacht? Wo sind denn die geblieben? Ah nee, das würde ich nicht machen. Klar. Ich will die dann schocken, ich will die alle sofort mit Namen anreden. Vielleicht kennen die ja meinen Namen ja, die haben sie alt verlängert. Ach, da ist man nicht geschockt. Geschockt ist man, wenn man sagt, ruft Kinder, wie seid ihr alle alt geworden? Na klar sind wir alle alt geworden. Da sind die geschockt. Wir werden jeden Tag immer zu älter. Ach so. Aber immer schöner. Meinst du? Hm? Ah, nee. Ach, das ist doch so Küchenphilosophie, immer schöner, ja, das stimmt doch nicht. Schön, optisch schön, aber irgendwie, wenn man ein glücklicher Mensch zum Beispiel ist, das kann man ja auch schön sein. Obwohl naja, dann kann man sagen, man wird immer glücklicher, aber man wird dann immer schöner. Doch, dann sieht man irgendwie schöner. Nee, tippen Party werden schöner und tippen Party werden... da muss man ehrlich sein. Die tippen Party werden schöner und tippen Party werden einfach hässlicher. Und ein paar bleiben schön oder bleiben hässlich. Findest du nicht, dass man das unterscheiden muss? Ja, aber muss man ihnen das so ins Gesicht sagen? Aus Ehrlichkeit vielleicht. Warum muss man damit das die sehen, dass man ihnen nichts vormacht, dass man sie nicht betrügen will und hintergehen, dass man nicht tückisch ist. Ja, das kann man aber auch ein bisschen feiner ausdrücken. Meinst du? Hm? Und ist besser, meinst du? Ein bisschen schon. Nee, ja. Ich meine, Ehrlichkeit ist schon richtig, ja. Oh. Aber zu gegebener Zeit. Kann man ja sagen. Was heißt denn zu jedem der Zeit? Du hast wenn ja die schon betrunken Kunden sind? Zugelegt oder wie ich was ja. Meine. Das ist aber dann ehrlich, aber herzlich vielleicht. Ne? Mhm. Also nicht, dass man das abwerten. Ja. Sag mal, würdest du denn das für erstrebenswert halten, dass ihr euch da alle schön betrinkt? Ja. Ja. Na siehst du, das ist eine klare Antwort. Wo macht ihr denn das, euer Klassentreffen? Jüterbock. In Jüterbock? Mhm. Und wo da genauer? Nee, das sag ich dir nicht. Im Eisenbahner-Clubhaus? Nein. Soll ich das sagen? Hm. Warum willst du das wissen? Nee, nur so grundsätzlich. Ich meine, jetzt wahrscheinlich Gaststätte oder ein Club oder irgendeine Wohnung also von jemandem? Oder in einer Turnhalle von einer Schule? Nee. Nee, in einer Gaststätte. Ja. Und soll denn da auch getanzt werden? Nee, wahrscheinlich nicht. Warum denn nicht? Ey, dass man so ein bisschen Verwirrung stiftet, wenn die dann erstmal betrunken sind und dann das Licht ein bisschen dunkler. Ja, da muss Musik sein und ich weiß nicht, ob da Musik ist. Naja, da muss man aber sich darum kümmern, dass Musik man ist. Kümmern. Ah, und dann fangen die so an zu knutschen und zu fummeln und so. Das ist doch interessant. Dann gibt es gleich wieder Skandale. Ah. Findest du nicht? Das ist doch spannend. Da musst du was machen aus dem Klassentreffen. Ey, sonst sitzen die da alle an einem Tisch und sagen, ja, und ich habe jetzt hier so eine Baufirma und die haben mir jetzt ja nicht gut und ich bin arbeitslos und ich bin zweite Mal geschieden und meine Kinder nehmen Drogen und so. Dann sitzen die alle da und seiern rum wie alte Menschen. Das ist doch nicht schön. Da muss Party, da muss ein Tischfeuerwerk und so eine Geschichten. Ehrlich. So ein bisschen so Fingerfarbe, dass die sich anmalen können und so was. Und eben tolle Musik, langsame. Warum kommst denn du nicht und so zu bisschen meinem Klassentreffen? Dunkel. Ach nee, du warst ja nicht in meiner Klasse. Ja, genau, siehst du? Das fällt schon mal aus. Ja. Ey, versuch das. Vielleicht den Klassenclown. Nö, versuch das mal so in die Richtung zu machen. Nee, eher so als Partymanager. Ach nee, da muss jeder ein bisschen was mitbringen, seine Initiative da. Ach so, also sag mal, entweder das wird von sich aus. Dürfen die so Frauen und Freundinnen mitbringen oder dürfen nur Klasse? Nee, nur wir alle. Ach so, das ist aber auch ungerecht. Die in der Klasse geheiratet haben, haben ja dann ihre Frau, Freund, Freundin mit. Ja, ob das ein Mann? Vorteil ist oder nicht, das weiß ich nicht. Also die sind ein bisschen angeschissen. Ja. Oder? Klar, die überwachen sich doch dann gegenseitig. Die können ja nicht so aus sich heraussehen, wie die alleine da sind. Also ich fand zum Beispiel einige damals, also da hat man immer so ein bisschen einen Bogen um die gemacht und so. Und so, jetzt mit denen schon mal gesprochen jetzt und... So am Telefon? Ja, und die natürlich erstmal, wer bin ich überhaupt? Also ich meine, die kannten mich natürlich erstmal nicht, wa? Ich hab ja so ein... Ich heiße ja jetzt anders und so, ne? Weil du geheiratet hast. Weil ich geheiratet habe. Siehst du? Mhm. Und bist du noch mit dem zusammen, dessen Namen du trägst? Ja, der ist da, genau. Ach so. Bei mir. Ah ja, der steht jetzt auch daneben. Nee, der steht nicht daneben. Ach so. Ja. Oh, jetzt hast du mich ein bisschen aus der Fassung gebracht, Mensch. Na, ist doch aber auch schön, oder? Ist doch kein Leben immer in der Fassung? Ja, aber du lässt dich aber auch ganz schlecht aus der Reserve locken. Naja, weil ich so festgeschraubt bin in meiner Fassung. Ja. Aber wenn mich da jemand rausdreht, finde ich... Du hast einen ganz schlechten Standpunkt da, ne? Wie? Du hast einen schlechten Stand. Wieso habe ich einen schlechten Radio da? Du musst immer sehen, dass du die anderen irgendwas rauslockst, aber selber gibst du einen Preis, ne? Naja, wenn man, naja, aber rauslocken ist doch dann hohe Kunst. Und wenn jetzt so ein Locker am anruft und locken würde, dann würde ich möglicherweise auch schon auf die in die Falle tapsen. Aber ja. das vermeidest aber ganz stark. Naja, aber das vermeidet doch jeder. Das ist dein Berufsstand da, der lässt es nicht zu, ne? Nö, das stimmt nicht. Der Berufsstand würde das schon zulassen. Ich muss natürlich, die Lockstrategien der Anrufer sind oft zu leicht zu durchschauen. Aha. Aha. Wohin würdest du mich denn jetzt locken wollen zum Beispiel? Oh. Jetzt mal so raus aus meiner Fassung. Siehst du beschwerst dich darüber, dass ich nicht zu locken bin und dann weißt du ja nicht mal wohin. Ja, da hast du recht. Ja? Gut. Und du musst zugeben, dass Jüterbock jetzt nicht so ein hochattraktives Angebot ist, mich zu locken. Tja. Aber nicht jetzt hier Termine, aber hier bin ich jetzt nicht bekannt. Nee, na, musst du nicht. Nee, hat mich nur so interessiert, so als Zahl, so an sich. Mhm. Ob man sowas eher im Mai macht oder eher dann im Winter oder mehr noch, wenn es noch. Mehr im März, ja? Im kalten, grauen Monat. Wobei, so kalte Jahreszeiten sind ja so für Treffen ganz gut, glaube ich. Ja. Also sicher einerseits Frühling, wenn so die Triebe und die Knospen knallen und die Triebe sprießen und so was, aber auch im Winter, weil da rücken die Menschen dann enger zusammen. Mhm. Ja, wir haben so gedacht, deswegen. Um praktisch sicher zu gehen, dass sie dann noch mehr Zeit haben. Ja? Ah ja. Im Frühling, da haben sie dann irgendwie immer viele vor und dann kann der nicht und dann kann der nicht. Und gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, nicht. Gut. Ach so, du willst du vielleicht nochmal, hast du die alle erreicht? Ansonsten sind ja jetzt vielleicht noch eine anonyme oder bisher unerreichbare Klassenangehörige unter der Hörerschaft. Ja, das wäre nicht schlecht. Da müsstest du jetzt irgendwie einen Aufruf starten. Ich weiß nur nicht wie. Kann ich einfach mal was sagen? Ja, sag einfach mal was. Also ich sag jetzt mal Iris John als Mädchenname. Die fehlt noch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie sie mit dem. Und du müsstest auch vielleicht mal ungefähr die Schule und die Klasse und das Abi oder den letzten Dings da sagen. Jahrgang. Jahrgang 77. Ausschulung oder Einschulung? 10 Klassenabgang. 10 Klassenabgang 77, an welcher Schule? Das war die ehemalige Willem-Pieck-Oberschule in Jüterbock. Und welche Klasse? Na, 10. 10 A, B, C? Ach, das will ich gar nicht mehr ehrlich. Mann, ja. Habt ihr denn euren Klassenlehrer oder Klassenlehrerin auch eingeladen? Nee, die kriegen wir nicht mehr. Wieso denn nicht? Die ist weg. Nicht mehr zu kriegen. Wieso ist sie weg? Na, weiß ich nicht, weggezogen. Ach, na, das ist ja doof. Ja, war. Das ist doch spannend. Ich hab mich ja sehr gefreut, meine Klassenlehrerin wiederzusehen. Mhm. Na gut. Gut. Okay, also. Danke ich dir für deinen Anruf. Tschüss. Okay. Also, Thema habt ihr mitgekriegt, liebe junge Menschen. Neugier 97. Und jetzt müssen wir aber erstmal den Zusammenschnitt zur letzten Sendung machen, die ja irgendwie 3 Wochen ungefähr zurückliegt. Irgendwann im Mitte Dezember, am 17. Dezember stattgefunden. Das Thema war Mond. Und David hat wieder so eine Art Hörspiel ausgemacht. Gemantelt wird dieser Zusammenschnitt von David von 2 Mond- bzw. Kosmonautenmusiken. Die erste Musik stammt von Ludmilla Sykina. Und dann kommt der Zusammenschnitt und da dann noch eine andere Mond, quasi mondrelevante Musik. В том краю, где бродят метеоры, космонавты держат путь опять. За окном заветные просторы, если хочешь, можно погулять. Не по тропкам кожаным молодец идет, завлекает молодца звездный хоровод, звездный хоровод, хоровод. Каждая звезда зовет и манит, и глядит сегодня веселей. Вот они какие эти парни, штурманы ракетных кораблей. Не по тропкам кожаным молодец идет, завлекает молодца звездный хоровод, звездный хоровод, хоровод. русские улыбки в звездном крае мчатся на обжитом корабле. И пешком по космосу шагают, как они шагают по земле. Не по тропкам кожаным молодец идет, завлекает молодца звездный хоровод, звездный хоровод, хоровод, хоровод. Hallo Jürgen. Alles klar? Ja, und bei dir? Ach, prima. Schön. Ach, na fein. Ja, ich dachte mir, ich wasche nochmal ab, bevor wir fahren. Könntest du das mal ein bisschen präziser machen? Sei nicht so pingelig, ich hab doch, das schimmelt ja nicht rum, wenn wir wieder kommen. Ah, wesentlich. Also am Morgen. Ja, scheiße. Kannst du dich auch mal über was freuen? Ey, wir fahren auf den Mond, wir feiern Silvester auf dem Mond. Ja? Stimmt. Das ist nicht jedem gegönnt, also freu dich bitte. Bist du mir mal einen Gefallen, kannst du für mal bitte... Für dich, ich nirg meine Unterhose? Nee, räum mal bitte die Teller da drüben weg. Und nix weiter? Nee, den Rest mach ich. Ah. Geht schneller. Hast du eigentlich schon gepackt? Ja. Super. Was mit den Tellern? Krieg mir rum. Scheiße. Hey! Hey! Komm. Keine Schwerkraft, wa? Ach, scheiße. Ja, aber kein Grund, gleich auszurasten, Jürgen. Aber du rastest nicht aus, wenn Vollmond ist? Haben wir heute Vollmond? Ja, oh. Heute ist Vollmond. Wir hatten nämlich gestern schon Vollmond. Wieso gestern? Ja, weil es so ist. Das ist doch unglaublich. Natürlich. Ah, naja, nicht natürlich. Doch. Wie oft ist denn Vollmond? Das hat mich wieder nicht richtig sachkundig gemacht. Na, alle 24 Stunden. Von voll auf Vollwoche? Nee. Natürlich, gestern war Vollmond, heute ist Vollmond. Quatsch. Man muss doch dann aber. Wie lange braucht der Mond, um wieder voll zu werden? Die Frau im Reisebüro hat jedenfalls gesagt, dass der Mond eigentlich immer voll ist. Och, Mensch. Ja, was soll man machen? Ärgerlich. Wir müssen übrigens bald mal los. In einer Stunde geht unser Flug nach Houston. Ach. Ja. Boah. Dann müssen wir auch möglich sein, sonst wird unser Mondflug storniert. Bist du sicher? Na klar. Boah. Ja, und dann müssten wir eigentlich noch drauf zahlen, weil der entstandene Gewichtsverlust durch Bleiplatten kompensiert werden müsste. Nee. Doch. Boah. Ja. Ey, Mann, ich muss noch packen. Bist du wirklich schon fertig? Ja. Nein. Echt? Oh. Na dann, pack schön. Ja, mach ich. Tja, da wären wir. Ja. Ist denn gut an? Muss geklickt haben. Nee, falsch hier. Ja, der rechte. Ah, jetzt aber richtig. Ja, haben wir Funkkontakt? Hallo. Na, Band. Hallo. So geht das nicht. Hallo, good evening. Captain Kirk, bitte kommen. Hallo. Siehst du? Haben Schwierigkeiten mit der Verbindung, Sir. Was war das jetzt? Wieso auch nicht? Hey! Holiday! Hey, Captain Kirk! Die meinen dich? Ich glaube, es ist sehr dringend, Sir. Aber was hat denn das jetzt alles mit dem Mond zu tun? Keine Ahnung. Captain Kirk, wir haben Nachricht vom obersten Kommando. Dringlichkeitsstufe 1. Siehste? Ah, ist ja aufregend. Geben Sie die Nachricht durch. Ja. Captain, ich habe Funksignale aufgefangen. Also, sag mal, hast du eben gerade erst zugeschaltet? War keine Peilung möglich, Sir. Also, sag mal, kannst du das nächste Mal andersrum machen? Sie haben nur kurze Signale gesendet, mit langen Pausen dazwischen. Du denke ich doch auch. Was wollen die eigentlich? Sir, ich komme nicht durch. M5 blockiert immer noch alle Frequenzen, auch den automatischen Notruf. Du bist übrigens M5. Was heißt halbautomatisch? Wir sind doch bekloppt da, mit dem Funktelefon. Es geht los, Jürgen. Hast du doch nichts vergessen? Meine Levi's 5-0. Was? Alles aufregend. Finde ich auch. Die Winterreise. Ist jetzt auf dem Mond eigentlich auch Winter? Quatsch. Aber kalt ist es da, oder? Ja, ist auch extrem dunkel. Aha. Nehme ich mal an. Auch bei Halbmond? Halbmond ist so Mitte irgendwie, wa? Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Wusstest du eigentlich, dass der Mond die Erde umkreist? Habe ich auch schon von gehört. Ja. Dann werden wir die Erde mal mit umkreisen. Ja, das ist mir schon klar. Ist doch toll, oder? Aber der hat natürlich auch zeitlich ja auch also deutlich spürbarere Konsequenzen als zum Beispiel Vollmond, oder? Ja, wir kriegen quasi eine Weltreise gratis dazu. Stimmt. Wie lange fliegt man eigentlich bis zum Mond? Na, das wollen wir mal offen lassen an der Stelle. Vielleicht eine Woche? Schon richtig so scheiße lange? Oder 3 Tage? Vielleicht sind es aber auch 8.624. Egal. Ich freue mich jedenfalls schon auf ein tolles Monderlebnis. Entzünftet. Genau. Ein Monderlebnis, was sich gewaschen hat. Richtig. Amerika stopft Affen in die Satelliten und jagt sie halblebendig in den Raum. So etwas kann man heute nur noch Affen bieten, denn einem Menschen imponiert das kaum. Lass die Schimpansen doch in Ruhe und lernt vor allem eins dazu. Im Weltraum siegte die SU. Seit Titel so von Gagarin um die Erde zogen, gilt es für alle Welt als klarer Fall. Die Kommunisten haben uns noch nie betrogen, sie schicken auch den Dritten in das All. Lass die Schimpansen doch in Ruhe und lernt vor allem eins dazu, im Weltraum sieht die SU. Hier ist die Startzentrale. Wir haben verstanden. Alle Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Die Starterlaubnis ist freigegeben. Achtung, Achtung, wir geben Startkommando. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ich bin richtig ein bisschen überdreht. Hallo. Hallo. Ich bin's, Robert. Ach, du bist es, Robert. Ja. Sag mal, hast du jetzt das Gefühl, dass ich dich angeheuchelt habe mit dem Ach, du bist es? Oder, ja. Oder meinst du, dass ich dich erkannt habe? Naja, schätz mal. An der Stimme. Wie bitte? Ich an der Stimme. Wieso nicht an der Stimme? Keine Ahnung. Woran soll ich mich sonst erkennen? Am Hintergrundgeräusch. Am Hintergrundgeräusch. Meinst du, du hast so ein persönliches, Neugier 97. Tja. Robert. Also ich bin neugierig auf die Geschehnisse in Hongkong, also die Entwicklung in Hongkong. Wieso denn die Entwicklung in Hongkong? Ja, das gehört doch jetzt zu China. Ja. Und was macht dich da neugierig? Naja, ich wollte da schon immer mal hin, aber so wie es aussieht, verändert sich das jetzt ziemlich. Ach so, und nach China würdest du aber nicht wollen? Also da, wo du hin willst, ist schon abhängig vom politischen System. So dich, dich interessiert jetzt nicht die Stadt Hongkong und die Leute, die da sind und die Nachtclubs, sondern dich interessiert das politische System Hongkongs interessiert. Und jetzt interessiert es dich aber nicht mehr. Ein kommunistisches Hongkong? Bleh. Ja? Naja, so würde ich das nicht sagen. Es kommt nur drauf wie, an. Wie würdest du... Naja, jetzt ist es noch ziemlich weltoffen, aber wenn dann die Chinesen kommen und der Kommunismus kommt, dann Pressefreiheit und so und tschüss. Ach, aber könntest du denn hongkonesische Zeitungen lesen? Nee, ich meinte ja nur als Beispiel dafür, dass viele Veränderungen... Aber es würde dir so schwer auf der Brust lasten, wenn du jetzt in einem Land wärst, wo keine Pressefreiheit ist, trotzdem die Zeitung gar nicht lesen kannst. Es gibt ja bestimmt auch dort deutsche Zeitungen. Meinst du? Ja, klar. Dass sie jetzt echt so für Schülerreisen extra Zeitung machen in Deutsch? In Hongkong ist da weltoffen. Und weltoffen heißt eine deutsche Zeitung. Und weltoffen heißt eine deutsche Zeitung am Kiosk. Na, aber vielleicht die FAZ hat es doch bestimmt da. Oder? Das kann sein. Aber das würde dir da nicht ausreichen. Na, deswegen würde ich ja gerne mal hinfahren. Und dann fahr doch mal hin. Ja, ich bin 16 und muss noch ein bisschen sparen. Ach so, wie lange wirst du sparen? Also dann wird's aber, diesmal mit der Reise wird es nicht mehr. Nee, diesmal nicht. Aber du wirst jetzt das Jahr über die Entwicklung in Hongkong aufmerksam beobachten. Zum Beispiel. Aha, und wenn jetzt Hongkong dann doch flach fallen sollte wegen jetzt kommunistischer Invasion, gibt es denn irgendeine Alternative für dich? Vielleicht. Ich meine, andererseits die Mongolei, die ist gerade dabei, sich schwer zu demokratisieren. Aber gleich in die Mandschurei. Warum? Klingt so. Klingt so. Mensch, Mensch, Mensch. Da fährst du so nach, wie es so klingt? Hm? Da fährst du nach, wie es so klingt? Vielleicht wird mit Hongkong, Pyongyang? Sing, sing, hä? Haha. Immerhin Pressefreiheit. Robert. Jo. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Kann aber ich noch kurz jemanden grüßen? Nee, nee, Schade. Nee. Okay. Tschüss an Alex. Ja, tschüss. Raffiniert. Hallo. Hallo, Jürgen. Ja, wer bist denn du? Ich bin Heike. Heike. Ich wollte noch was. Ich bin immer gleich voll verwirrt, wenn ich mit Hallo Jürgen begrüßt werde. Ich kenne das Wort, das ihr vorhin gesucht habt. Na? Flyer. Nee, nee. Flyer ist ja diese kleine Zeitschrift. Nee, also das stand in der City damals. Flyern. Wenn man, also da. Flyern? Ja, ich glaube, da haben die irgendein Telekom-Logo oder so gecovert. Und die haben das als Flyer bezeichnet. Na, nee, ich meine ein anderes Wort. ein Wort, die wissen, für optisch covern. Covern meint ja eigentlich Akustik. Ja, das haben die auch gemacht. Ah, nee, ich meine ein anderes Wort. Naja, dann nicht. Also ich habe ein Wort, es liegt mir quasi auf der Zunge. Das ist ein ganz kurzes Wort, meiner Zunge angemessen. Na, Flyer ist auch nicht lang. Das stimmt ja nicht. Ich habe eine ganz lange Zunge. Hat er nicht. Ach, Heike. Heike, bist du denn auf irgendwas neugierig in diesem Jahr? Ja, ich habe schon angestrengt überlegt, aber mir fällt nichts ein. Janusz, du lässt es jetzt so völlig ich lass mich überraschen, ja. Also von interesselosem Wohlgefallen geleitet das Jahr 97 auf dich zukommen. Es sind doch erst 7 Tage vergangen und. Naja, aber trotzdem, kommt ja da trotzdem unaufhörlich entgegen. Schon, aber. Da übst du jetzt ja nicht. Ach, mich würde ja zum Beispiel interessieren, wo ich hinfahre im Sommer. Könntest du sagen? Nicht, dass ich im Sommer irgendwie Zeit habe, irgendwo hinzufahren. Wieso denn nicht? Beschäftigt. Was heißt denn beschäftigt? Heike, wie alt bist denn du? 22. 23. Und arbeitest du oder studierst du oder liegst du deinen Eltern auf der Tasche? Ich liege meinen Eltern auf der Tasche und studiere. Ah ja. Na, aber gerade als Studentin, da hat man doch viel freie Zeit im Sommer. Nicht? Nee. Wieso? Und wenn die Eltern eine Tasche haben, hat man doch gleich noch mehr freie Zeit. Nee. Wieso? Wenn ich dann Zeit hätte im Sommer, dann würde ich die Zeit nutzen, um irgendwie arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen. Und also daran habe ich jetzt gedacht, dass du deswegen keine Zeit hast, weil du jetzt jobben musst im Sommer. Aber nee, das ist ja offensichtlich nicht. Wir haben noch keine 3 Monate Semesterferien, wie es, also, nö. Haben die nicht? Na, haben sie schon, aber wenn na klar, die hören alle Ende Mai auf zu studieren und fangen Oktober wieder an. Ja, wie gesagt, Prüfung und dann muss man Praktika belegen. Du studierst wahrscheinlich Medizin. Mhm. Ja? Kann sein. Sag mal, aber ist so die Richtung, oder? Mhm. Ist doch, glaube ich, so die einzige Studie, also das einzige Fach, wo noch Prüfungen wirklich ernst genommen werden können und müssen. Es gibt bestimmt noch mehr Studien. Wenn man so Muskeln lernen muss. Es gibt bestimmt noch mehr. Kannst du schon so schicke Muskeln? Wenn man dir jetzt so einen anatomischen Atlas hinhalten würde? Ja, ich denke schon. Ja, echt? Müsste ich sie kennen. Und kennst du also ein paar richtig interessante Muskeln, die man so ja nicht vermutet als normaler Mensch? Sagen wir mal so Bizep, Dizep, Trizep, Monozep, die kennt ja jeder. Mhm. Aber so ein paar tolle Muskeln. Jetzt versuch mal hier mal so einen menschlichen Körper mal durch. Und sag mal, ach, das ist ein interessanter Muskel, von dem wissen die wenigsten. Ach, gibt's so viele. Naja, wenn es so viele gibt, wirst du dich doch für einen entscheiden können. Für einen wirklich interessanten Muskel. Nö, kann man nicht sagen. Zum Beispiel die Stirn in Faltenleger. Wie viele Muskeln braucht man dazu, um die Stirn um nachdenklichen Gesichtsausdruck zu simulieren? Ja, du bringst mich jetzt in Verlegenheit. Also, wieso denn? Wie viel braucht man? Oder könntest du wenigstens so 1, 2 nennen, die wirklich daran beteiligt sind, nachdenklichen Ausdruck zu erzeugen? Gerade im Gesicht gibt es wahnsinnig viele Muskeln. Ja. Um die Stirn in Falten zu legen. Ja, überleg mal jetzt. Oder leg die mal selber in Falten. Dann fällt dir das vielleicht doch besser ein. Ja, das kann ich gut, aber. Naja, und der Musculus frontalis könnte damit beteiligt sein. Also, könnte ich nicht mal so sagen. Also, weil ich es nicht mehr für unheimlich wichtig halte. Ja, aber stell dir vor, da kommt jemand zu dir in die Praxis und sagt: Ach, Frau Doktor, ich kann meine Stirn nicht mehr in Falten legen. Dann musst du doch sagen können: Na, das ist doch der Muskel. Also, das bringt mir ja nichts, wenn ich den Muskel kenne. Ich muss ja wissen, warum sie denn jetzt nicht den in Falten legen kann und was man tun könnte, damit sie es naja, vielleicht, weil sie sagen: so wichtig ist, na, vielleicht, der Nerv ausgefallen ist. Und woran es liegen könnte. Vielleicht, und weil er irgendwie gewissermaßen durch Unterbelastung sich atropisch zurückgezogen hat. Ja, jetzt kommt jemand hin, der, sagen wir mal, 10 Jahre lang nie Nachdenklichkeit in seinem Gesicht hatte. Da, zack, entwickeln sich doch die Muskeln voll zurück, oder? Da ist doch dann unter den Schädelknochen, ist doch dann, oder über den Schädelknochen, ist doch nur noch Haut und überhaupt keine Muskeln mehr drunter. Naja, sagt man schon, aber ich glaube, da muss es ja einen bestimmten Grund dafür vorliegen. Naja, dass Leute nicht nachdenklich gucken, da gibt es ja jede Menge Grund. Wa? Ja, aber weiß ich nicht. Also nachdenklich gucken können viele, ohne dass sie unbedingt nachdenken. Also. Ja, das ist schon klar. Wenn man 10 Jahre nicht nachdenklich gucken konnte, dann stört es dann vielleicht auch. Aber nicht ob mehr, es nicht vielleicht auch so wirkliche Verbindungen zwischen Nachdenklichkeit und nachdenklich Aussehen gibt? Garantiert. Bestimmt, oder? Mhm. wo man dann wahrscheinlich schon irgendwelche Nerven durchschneiden müsste, dass jemand immer noch nachdenkt, ohne nachdenklich auszusehen. Hm. Ach so, experimentelle Medizin ist nicht deine Stärke, hä? Also nicht, was das Gesicht betrifft, also nicht solche Sachen. Nee, welche Körperregion liegt dir mehr? Welche Körperregion? Tja, die Sitten, sprich Bauchsitus, Brustsitus, also Muskeln interessieren mich, naja, doch, der Herzmuskel interessiert mich, aber ansonsten... Was sind denn die Sitten? So, was sind denn die Sitten? Das klingt ja verflucht interessant. Die Bauchsitten. Also das Innere deines Bauches. Und das Innere meines Bauches interessiert dich? Also deines Bauches nicht speziell. Ach, würdest du dein Geheimnis drin vermuten in meinem Bauch? Was würde ich darum sagen? Ein Geheimnis? Ein Geheimnis. Nicht unbedingt in deinem Bauch, aber ja, was sich hinter deiner Stirn abspielt, ist vielleicht doch ganz interessant. Oh, was sich hinter meinem Bauch abspielt, ist vielleicht auch voll interessant. Mhm. Hast du denn jetzt schon mal so in Menschen reingeguckt, so in den Bauch von Leuten? Mhm. So richtig rein? Mhm. Und gibt's da manchmal auch so Überraschungen? Ja, für einen Studenten immer. Für einen Studenten immer? Ist das sehr gruselig? Wird einem da schnell schlecht? Naja, man wird ja... Naja, das kann man nicht sagen, dass man langsam rangeführt wird, aber... Ist schon so schockartig? Ja, man überwindet das ganz, ganz schnell. Ja, also. Und bist du wenigstens beim ersten Mal ohnmächtig geworden oder musstest du dich übergeben? Nee, damit kann ich nicht dienen. Nee? Nee. Und hat man dann schlechtes Gewissen, wenn man nicht ohnmächtig wird und sich nicht mehr übergeben muss? Dass man denkt, Mensch, was bin ich für ein abgebrühter Kerl oder Kerlin? Manchmal schon. Ja? Mhm. Ach, und flüchtet man sich dann in Alkohol? Oh nein. Nee? Vertrage ich nicht, nee. Ach, ein Freund von mir, der war lange Zeit Pathologe. Oh. Der hat gesagt, als Pathologe ist man unbedingt Alkoholiker, geht ja nicht anders. Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, fand ich auch sehr überzeugend. Weil, ich meine, die haben dann nur Methoden zu tun. Wobei ich andererseits jetzt auch nicht wusste, ob der jetzt, sagen wir mal, dadurch vielleicht mit seinem Beruf bloß eine gewisse Vorliebe für Alkohol bemänteln wollte. Wobei, er war kein Alkoholiker. Aber hat schon immer hin und wieder mal ein Bier getrunken. Und da hat man natürlich eine höhere Legitimation und Berechtigung, Bier zu trinken, wenn man sagen kann, na Kinder, ich bin schließlich Pathologe. Wie wenn man so ein normaler Kulturwissenschaftsstudent zum Beispiel ist. Womit soll man sich da entschuldigen? Ja, wenn man viel nachdenkt über, weiß ich nicht, Gott und die Welt und wenn man alles so grausam findet. Meinst du, du treibst denn auch in Alkohol? Weiß ich nicht, ja. Ja doch, könnte ich mir vorstellen. Hm? In welchem Semester bist du denn, Heike? Nee, ich habe schon viel zu viel erzählt. Ich bin auch eigentlich nicht jemand, der sich in diese Öffentlichkeit, also der sich da von dir an normalerweise in die Falle locken wollen. Nee, ich will dich doch aber überhaupt keine Falle locken, sondern ich will jetzt bloß wissen, ob du jetzt ganz am Anfang bist und sagen wir mal vielleicht gerade erst mal 3 Zentimeter unter der Bauchdecke oder ob du schon, sagen wir mal so, 10. Semester bist und jetzt schon wieder an der anderen Seite quasi rauskickst. Schön beschrieben. Fünftes. Fünftet? Oder bist du ja mittendrin, wa? Ja. Ja, so Magen ungefähr. Nee, also nicht so, wie du beschrieben hast, obwohl es gut klang, aber... Ja. Sag mal, und also Blinddarm zum Beispiel. Mhm. Macht der für dich Sinn als Medizinerin? Ja, also... Klar, also... Formulieren wir die Frage ein bisschen konkreter. Also macht ja Sinn. Wo kommt denn der her? Was ist die Zukunft des Blinddarms? Was ist die Zukunft des Blinddarms? Wie ist denn der überhaupt entstanden, stammesgeschichtlich? Haben die Affen auch einen Blinddarm? Mensch, mal, jetzt wird es richtig eine Prüfung, ne? Auch Säugetiere, ja klar, könnten Blinddarm haben, warum nicht? Ja. Garantiert. Aber wozu brauchen sie den denn? Naja, der gehört zum, wie heißt das noch schnell, zum, ja, es kommt davon, wenn man wieder anruft, man wird in Verwirrung gebracht und jetzt muss ich doch echt tief graben, ganz, tief ach, überlegen, auf jeden Fall gehört zum Gastrointestinaltrakt, also es ist eigentlich, der Wurmfortsatz ist ein, ja, schon ein rückgebildetes Organ, das die Menschen ja normalerweise nicht mehr brauchen, aha, sondern eher, man sagte mal, eher Tiere oder so, die mehr Pflanzen und ähnliches verwerten. Aber normalerweise... Wofür brauchen die den? Der hat unheimlich viel dass er so Kirschkerne aufnimmt. Damit haben mir meine Großeltern, meine Oma hat mir mal gedroht. Dass ja, man ja, nicht die Kerne betrunken. Ja, ja, das habe ich öfter mal bemerkt. Irgendwelche Erklärungen, die am Eltern oder Verwandten ja. geben oder so, sind im Nachhinein ah, die stimmt. echt witzig. Stimmt nicht, wa? Ist völliger Quatsch, oder? Niedlich. Hm? Das ist aber völliger Quatsch. Ja. Oder gibt es so Kirschkerne gefüllte Blinddärme? Nee, also, ist da überhaupt manchmal was drin, wenn man den jetzt rausnimmt? Ja, womöglich ist er mit irgendeinem Sekret gefüllt. Sekret. Ja, aber, Secret. Halt, aber mit Kirschkernen? Eher nicht. Nee, vielleicht wenn er entzündet ist oder wieder mit irgendwelchen Dingen, aber... Na, der wird da nicht nur, der wird sich da nicht entzünden und dann schlagartig mit Kirschkernen füllen, oder? Nee, ich sag ja dann mit irgendeinem Sekret, aber garantiert ja. nicht mit Kirschkernen. Aber nicht, da hat im Grunde hat er kaum irgendwie, sagen wir mal, Gegenstände, haben ja keine Chance in den Blinddarm drin zu gelangen. Von der Größe her, nee, eigentlich, naja, ganz kleine. Und ganz kleine Gegenstände? Mhm. So, Hamsterstreu, Vogelsand? Nimmst du Hamsterstreu und Vogelsand zu dir? Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Pablo Klopp die Vogelsand essen. Oder so, also jetzt sagen wir einfach, Dreck reinigt den Magen, ist ja auch so eine medizinische Formel. Na, der wird da bestimmt nicht abgelagert. Hm. Also. Mensch, die haben eine Sandbank in ihrem Körper. Eine Sandbank? Ja, naja, aber offensichtlich ja nicht. Also, aber welchen Sinn der Blind da mal früher gemacht hat, weißt du auch nicht. Wo der herkommt. Ja, ich würde jetzt nachschlagen. Und der Zwischenkieferknochen? Der, wie bitte? Der Zwischenkieferknochen? Ich kenne den Oberkiefer, ich kenne den Unterkiefer. Mann, den Goethe entdeckt hat, der ist genau da in der Mitte. Goethe war doch auch ein aller Knochenentdecker. Ja. Ja. Ja. Heike, willst du noch mal ein bisschen nachschlagen? Ich würde ja gerne das Gespräch mit dir fortsetzen. Ich lieber nicht, bevor du mich noch weiter verlängerst. Ach nö, Heike, komm ja, jetzt. Also es kann gut sein, dass Goethe einen Knochen entdeckt hat, glaube ich, irgendwann mal jemand nebenbei erwähnt. Aber wie gesagt, mir fällt im Moment nur der Oberkiefer und der Unterkiefer ein. Ja. Der Zwischenkieferknochen. Ja. Das schlage ich gerne für dich nach. Ja, ehrlich? Ja. Und beim Blinddarm auch? Welche Funktion der mal hatte? Hier funktioniert. Ja, mache ich auch. Ehrlich? Ja. Bleibst du in der Leitung, dann setze ich dich auf die Warteschleife. Okay. Und spiel eine schicke Musik. Hm? Und würde dich dann wieder erreichen, so 3 Minuten? Ja, gib mir mal 5. Dann gebe ich dir mal 5. Okay, bis gleich, Heike. Gleich. Jetzt müsstest du auf der Warteschleife sitzen, oder? Sag nix. Ja, wenn sie nix sagt, sitzt du in der Warteschleife. So, jetzt wollte ich ja hier nochmal Henry Valentino und Uschi für unseren Johnny spielen, der jetzt sicher im Auto sitzt, nach Hause fährt. Und damit ihr eine Vorstellung habt, was für ein Kerl der Johnny ist, kann ich nur sagen, der hat mir eben hier ein Getränk abgeschwatzt mit dem hoch und heiligen Versprechen, dass er mir eine neue holen wird. Feiner Freund, jetzt sitze ich hier, meine Getränke sind alle, ich kann ja nichts machen. Meine Stimme bricht. Da ist das, sind sie will die Polizei. Da, da, nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken ganz allein und ohne Schranken und wünsch das schöne Mädchen wär bei mir. Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Die Musik ist gut. Ich fahr die aller Nächte einfach raus. Heute ist ein schöner Tag. Doch werd ich mich verstecken. Schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in zwei Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werd ich nie mehr sehen. La da, la da, la da, da, la da. So, da, die Musik ist jetzt mal zu Ende. Kick ob Heike noch da ist. Heike? Hallo, Heike? Hallo? Jürgen? Ja? Ja, so ganz fertig finde ich noch nicht. Also nee? Na, willst du noch einen Moment warten? Dann telefoniere ich einfach mal mit jemand anders ein bisschen. Okay. Ja, bleibst du in der Leitung? Ja. Prima, super. Ach, ist das aufregend heute. Dass man mal richtig was lernen kann in einer Sendung, ist ja auch selten. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Hier ist Jana. Jana? Jo. Sag mal, Jana, ist das Thema jetzt so attraktiv, dass heute lauter Frauen anrufen? Ist komisch. Manchmal rufen nur Männer an und dann rufen ganz viele Frauen an. Kannst du das erklären? Nee, nicht so. Aber könntest du vielleicht versuchen, ihr Rechenschaft darüber zu nehmen, warum du heute angerufen hast und sonst zum Beispiel mal nicht? Ja, weil ich sonst nicht durchgekommen bin. Du bist sonst nicht durchgekommen, ehrlich? Ja, ohne Quatsch. Aber du hättest sonst auch schon so angerufen. Ja. Meinst du, hat nichts mit dem Thema zu tun? Nee, oder sagen wir mal, mit der Art und Weise, wie ich heute spreche. Ach nee, nur weil deine Getränke alle sind, meinst du das? Nee. Meinst du, dass ich mit trockener Kehle besser rede? Ach naja, ach nee, redest schon noch nee. Nicht. Gut. Jana. Ja? Was ist denn deine Neugier 97, deine definitive? Ich möchte wirklich gern wissen, ob die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot in diesem Jahr noch auftritt. Da würde ich mit einem ganz sicheren Ja beantworten. Ja, weißt du es? Ja, ja. Also nicht so genau, aber es ist schon klar, dass sie auftreten. Ja, ich meine... Aber ich weiß nicht, wann und wo. Ah, das ist doof. Aber du warst ja bei dem in der Volksbühne, ne? Ja, ja, ja. Und? Was denn und? War gut. Fragst du mich, oder warst du da? Ach nee, ja, ich war da. Also ich meine, und? Sonst wüsste ich ja nicht, dass du auch da gewesen bist. Und? Ja, also ich fand es klasse. Schön. Schlingensiefs Interview war auch ganz toll. Ja. Herr Müller, ja und so weiter. Ich weiß das jetzt nicht mehr so. Ach so. Schon ziemlich lange her. Gut, darauf bist du neugierig. Ja, aber ansonsten, was jetzt so dein unmittelbares Beleben betrifft, gibt es keine so Neugier, die dir Unruhe bereitet, innere seelische Unruhe. Naja, also ich fahre nach Frankreich, also das bereitet mir doch schon innere Unruhe. Ja, aber es gibt nichts, was dich so nachts im Bett hin und her wirft und du wachst dann schweißgebadet auf, reißt die Decke runter und denkst, ah, das will ich wissen. Noch nicht, nee, vielleicht kommt's noch. Zum Beispiel so, ob dir die Liebe des Lebens begegnet in diesem Jahr oder ist dir die schon begegnet? Nee, die ist mir noch nicht begegnet. Ist dir noch nicht begegnet, aber es ist jetzt auch nichts so, wo du sagen würdest, ah, das müsste aber 97 passieren. Auch wenn es kommt, aber ich habe momentan ziemlich wenig Zeit, also weiß nicht, also es wäre schön, sicher. Ach, da sagst du, du hast ziemlich wenig Zeit? Ja. Da misst du dann, sagen wir mal, so einer Liebe doch nicht so den Wert bei, den andere Leute ihr beimessen? Sondern sagst, naja, wenn es passiert, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Nee, zurzeit nicht, nee. Nee? Nee. Was hast du denn so viel zu tun? Wie alt bist denn du? 15. Ja. Und was hast du so viel zu tun? Ach, wobei, mit 15 ist ja auch blöd, die Liebe des Lebens, oder? Ja. Die soll man vielleicht doch noch ein paar Jahre warten. Erstmal noch ein paar Jahre Spaß. Oder erst noch ein bisschen Spaß und dann kann sie kommen, die Liebe des Lebens. Ja, sieh auch so. Ja? Ja. Siehste, ja, ja. Na dann versteh ich das, wenn du 15 bist. Wäre natürlich was anderes, wenn du jetzt, sagen wir, 25 wärst. Glaube ich auch, ja. Oder? Ja. Ja, da rechnet man dann doch so. Jetzt könnte aber langsam mal kommen, die Liebe des Lebens, wa? Sieh auch so. Ja? Ey, Alter, komm aus dem Arsch. Man will ja nicht als alte Jungfer sterben. Naja, dafür ist ja der Spaß da. Den hat man ja dann schon gehabt bis 25. Oder? Ja, dann ist man aber keine Jungfer mehr. Naja, meine ich ja. Ach so. Ja. Ja. Oder bist du eher so straight edge, also als Jungfrau in die Ehe? Nee, nicht so, nee. Würdest du nicht unbedingt denken? Nee, nee. Sondern würdest du dich jetzt schon von jemandem entjungfern lassen, von dem du denkst, ach, das ist aber nicht die Liebe meines Lebens? Nein, würde ich nicht machen. Würdest also du nicht machen? Nicht, dass es die Liebe meines Lebens ist, aber wenn ich die nicht liebe, dann würde ich es nicht. Ach, du meinst aber schon so zur Defloration gehört jetzt gewissermaßen doch so eine Art Illusion der Liebe des Lebens? Ja, des Lebens, ja, ist ein bisschen blöd, aber Liebe sollte schon sein, ja. Ja. Definitiv. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage ein bisschen weit geht. Bist du noch Jungfrau? Nein. Nicht mehr? Ja. Nein, aber das müsstest du doch aber nein, wissen, oder? Oder wollen wir jemand anders fragen? Nein, also ich bin es noch. Du bist es noch? Ja, und ich habe eigentlich auch nicht so bald vor, es nicht mehr zu sein. So. Ach, das hast du schon so für dich geplant, so quasi sortiert? Ja, außer wenn jetzt wirklich der Knall kommt, aber... Ja. Und wie lange denkst du, noch so im Stadium der Jungfrau zu verbleiben? Oh Gott, das ist eine Frage. Naja, also... Naja, kann ja sein, dass du da so sagst, ach, naja, so 17, ja, 18... Ja, 17, 16, ach, weiß ich nicht, aber... Hm. Aber müsste schon deutlich was passieren. Ja. Ja. Sowieso. Ja. Nicht wahr. Und dafür hast du jetzt aber sowieso ja keine Zeit im Grunde. Nee, eigentlich nicht. Nee. Hm. Warum? Warum? Weil ich kreativ bin. Ach. Ja, ich bin kreativ. Ach, Kreativität steht natürlich der eigenen Entjungferung schwer im Wege. Kann man so sagen, ja. Ja. Was machst du? Was ist denn Kreativität? Ich spiele Theater. Du spielst Theater. Und würdest dich dann also selber eigentlich eher als Karrierefrau sehen? Und du sagst, ein Schwerpunkt ist Theater. Schwerpunkt ist Theater. Ja. Und Mann, Familie, Kinder, Zuhause, Heim, Liebe, ja, ja. Zärtlichkeit werden hintan gestellt. Ja, also meine Mama hat schon ein paar Probleme damit. Aber ich würde sagen, bis zur Karrierefrau. Oh, ja. Und da so ein Traum jetzt vom Theater spielen, sagen wir mal hin zu so einer... Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Nee, also so Hollywood-mäßig wollte ich eigentlich nicht, wenn so... Wobei, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ja eher Babelsberg, findet ja hier statt. Ja, also, ich weiß schon, was du meinst, aber diese, so Soap-Opera-mäßig, nicht so... Nee? Nee, gehobenes Theater, was Intellektuelles. Richtig, eher so Kunst. Ja, Kunst. Also dann so, sag mal, so Burgtheater. Ja? So, naja, so ein bisschen, aber schon so ein bisschen faustisch. Ach, Heinrich, mir graut ja so vor dir. Ja? Oh, schaudere nicht. Was sich natürlich als Jungfrau wunderbar sagen lässt. Was war das? Oh, schaudere nicht, kommt dann. Also irgendwie es kommt da auch sowas vor. Ja. Gut, was, in welcher Produktion bist du denn im Moment beschäftigt? Faust. Echt? Als was denn? Als Gretchen? Nee, als böser Engel. Als böser Engel? Wo ja, sind da böse Engel? Das ist die Seele von dem Faust und es gibt einen guten Engel und einen bösen Engel und der böse Engel sagt immer... Den habt ihr euch ausgedacht jetzt? Nein, der steht in Marlow drin. Es gibt von Goethe und von Marlow. Ach Marlo. So. Da Marlo drin. Ach, oder spielt er lieber Marlow? Nein, das ist ein Mischmasch von Marlow und Goethe. Das ist ziemlich bescheuert, wenn du meinst. Ja, das ist aber schwachsinnig. Ja, ja. Entweder oder, hä? Mhm. Na gut. Vielleicht solltest du eher gleich auf Regie umsteigen. Dann ja, kann so ein Mist nicht passieren. Drin. Ja, ist richtig. Kannst du mir ein Thema für ein Stück nennen? Ein Thema für ein Stück? Nee, willst du ein Stück schreiben? Ja, ich arbeite dran. Ich habe schon ein paar Szenen gemacht, aber die passen nicht so zusammen. Na, wie ist doch das Thema? Boy Meets Girl. Oh, ja. Ey, ist aber bei Faust nicht anders. Ja, dann hinten schon. Nur ein bisschen ausschmücken. Aber die dramatischen Konflikte sind alle schon beschrieben. Weil in Faust und jetzt nur umändern, oder wie? Nee, so grundsätzlich. Ist ein Satz, ja. Völlig aus dem Leben gegriffen. Ja. Boah. Jana, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Ich bin ja mal auf den Spuren des Blinddarms. Hallo Heike, du bist noch da? Ja, hallo. Ach, toll. Bin noch da. Aber du bist ja echt eine treue Seele, das finde ich sehr schön. Naja. Dass du dich nicht feige in die medizinischen Büsche geschlagen hast. Naja, doch, habe ich ja doch für dich. Also wieder zurück zum Anfang und dann, also natürlich gibt es das O's, dass der Knochen, den Goethe da entdeckt hat, das heißt, oder der heißt vielmehr Os Incisivum. Und schön, ja, man aber sagt wirklich Zwischenkiefer, hast schon recht. Also das kriegst du zu meiner Bildung bei. Und zwar ist das ein Knochen, der verwächst dann beim Erwachsenen oder ist beim Erwachsenen verknöchert mit den beiden Oberkiefern. Ah ja. Und in diesem Os Incisivum befinden sich praktisch unsere oberen Schneidezähne. Also, die Weisheitszähne wahrscheinlich, oder? Nee, nicht die Weisheitszähne. Ach, die Schneidezähne. Also das ist, wenn du deinen Oberkiefer betrachtest, halt ein Teil vom harten Gaumen vorne. Also vom... Ah ja. Ach, kick an, ich wusste nie, wo der ist. Ich hab den immer hinten vermutet. Nee, also ich würde dir... Mal's auf und schick dir ein Bild oder ein Foto oder ein. Ja, das nett, das würde mich ja sehr. Ja, das würde mich ja sehr interessieren. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Also ist halt. Ja. Aber da danke ich dir schon sehr dafür. Und ich denke tausende Hörer auch, die jetzt wissen, was der Zwischenkieferknochen ist und wo der zu finden ist. Mhm. Und mit dem Blinddarm bist du da auch weitergekommen? Naja, ein bisschen was habe ich gefunden. Und zwar, also das ist ja der untere Abschnitt vom Dickdarm oder da, wo Dünndarm und Dickdarm ineinander übergeht, da ist das das Cäcum mit seinem Wurmfortsatz. Das heißt, der Wurmfortsatz, der wird eigentlich gebildet von den drei Tänien. Also am Dickdarm befinden sich so drei Bänder und deren Ende ist praktisch der Appendix oder der Wurmfortsatz. Mhm. Und also das Einzige, was ich gefunden habe, ist... Also bei Menschen ist er bloß 7 Zentimeter ungefähr lang, der Blinddarm. Und bei Pflanzenfressern, zum Beispiel beim Pferd, ist er schon 60 Zentimeter lang. Aber Pferde sind ja auch größer. Ja, und kann bis zu 50 Liter Inhalt enthalten. Ja, ist bei Menschen halt nicht möglich. Also ich kann mir vorstellen, wenn das Pferd Kirschen essen würde, vielleicht würde sich da schon ein Kirschkern hinterirren. Ja. Und hat er da eine Funktion? Ja, ich weiß nicht. Also das Pferd ist ein Pflanzenfresser. Es muss halt doch irgendwie eine Funktion haben, von wegen, dass das irgendwie Pflanzen, weiß ich nicht, Zellulose verarbeitet oder so. Ja. Ach, wobei man kann das, glaube ich, finde ich, auch so ein bisschen offen lassen. Ja, der Mensch gilt ja nun doch eher als Fleischfresser und... Tja, bei dem ist da jedenfalls mehr zurückgebildet. Aber vielleicht bei Vegetariern ist ja extrem ausgebildet, dass hier, sagen wir mal, sind ja keine Pferde-Vegetarier, dass ihr 20 Liter fassen könnte? Nein. Nicht? Ansonsten hat der Wurmfortsatz eher, also gehört er halt zum lymphatischen Organ. Ja. Ach. Zum lymphatischen Organ? Wieso und dit? Wieso und das? Naja, weil da vornehmlich Lymphfollikel. Ach so. Ach, der blutet ja nicht, der Blinddarm. Wenn man den jetzt anpiekst, dann kommt ja nicht Blut raus. Der Blinddarm schon. Ach, der Blinddarm schon. Aber drin ist kein Blut, sondern Lymphe. Lymphflüssigkeit. Beim Urschleim anfangen zum Erklären. Jetzt kommen wir voll rein. Nee, wollen wir nicht machen. Jetzt kommen nämlich auch gleich die Nachrichten. Aber Heike, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich glaube, aber ich habe eher zur Verwirrung beigetragen als ich finde, dass es sehr hilfreich war. Ich wusste doch überhaupt nicht, dass Pferde einen 60 cm langen, 50 Liter fassenden Blinddarm haben. Wusstest du das vorher? Ja, steht in meinem Lehrbuch. Ich habe es schon mal gelesen, aber gleich wieder vergessen. Siehst du, aber das wirst du jetzt wahrscheinlich nie wieder vergessen. Nee, das werde ich nie wieder vergessen, auch nur weil ich hier angerufen habe. Das ist doch schön. Und ich glaube, ganz viele. Ich garantiert nicht weiter, ob ich nun weiß, dass der Blinddarm bei uns nur 7 Zentimeter und beim Pferd. Doch, das kann man dann schön auf Mediziner fäten, sind das so Sachen, Anekdoten. Man braucht doch immer Anekdoten und so. Mediziner fäten und. So Geschichtchen, die man dann immer mal zum Besten geben kann. Ja, peinlich, nee. Oder auf anderen Fäten. Nee. Nee, wenn das Gespräch mal irgendwie auf 50 Liter kommt, dann hat man immer gleich ein Pferd mit einem Blinddarm zur Hand, also als Beispiel. Er muss ja nicht, er kann 50 Liter. Ja, aber könnte man dann sagen, wenn jetzt jemand sagt, auch mein Tank fasst 50 Liter, und dann könntest du sagen, wusstest du, dass Pferde, der Blinddarm bei Pferden so groß ist, dass da unter Umständen auch 50 Liter reinpassen? Na gut, du wirst das dann anbringen. Ja, aber nur ein PS? Siehst du? Und schon hast du das Gespräch voll gekippt. Heike, ich danke dir wirklich sehr für deinen Anruf. Ja. Und das mit dem Zwischenkieferknochen, das wurde ganz definitiv geklärt. Verstanden, ja. Dass das zum Beispiel Teil des harten Gaums ist, da wo die Vorderzähne im Oberkiefer sitzen. Wo man ja bei Zwischenkiefer denkt, irgendwo zwischen Unter- und Oberkiefer. Und das wäre ja dann eher da hinten. Ja, zwischen den beiden Oberkieferknochen. Ah ja, siehst du? Wie gesagt, also ich schicke dir noch eine Kopie. Ja, das ist sehr nett. Damit man das besser versteht. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Gerne geschehen. Tschüss. Und schon ist es wieder 23 Uhr und 32. Da fällt mir noch ein, könnte man noch eine tolle Fritz-Kurz-Info machen. Ja, falscher Knopf gedrückt. Das ist das peinlich. Ansonsten war das ganz professionell von mir, gut, oder? Ja. Richtig cool ran, mir ja nichts anmerken lassen. Fritz

is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hi, ihr lieben jungen Menschen da draußen. Was ich sagen wollte, toll mit Schlager. Man kann da eine Menge gegen Schlager sagen und gibt auch erbärmlichen Dreck, der kaum auszuhalten ist. Aber dann gibt's immer wieder ganz große Schlager, die wirklich Sachen auf den Punkt bringen, wie man es sonst nur von Tokotronic kennt. Hier ist, wie gesagt, der Sprechfunk. Thema heute ist Neugier 97. Sachen, auf die ihr neugierig seid und die, also für dieses Jahr neugierig seid, von denen ihr Antwort erwartet. Also, oder umgekehrt, ihr habt eine Frage und das Jahr 97 müsst antworten. Und dafür hat es ja jetzt noch 300, was haben wir noch? 348 Tage Zeit. Und wenn euch dazu was einfällt, dann könnt ihr euch anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale. Siehste, Schnatterinchen, ist gleich was eingefallen. Wartet. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Hallo, wer bist denn du? Hi, Arvid. Moin. David? Nee, Arvid. Arvid? Einfach D weglassen. Ja, ganz Arvid? Nee, oh, nicht einfach das D weglassen. Da kommt auch noch ein R dazwischen nach dem R. AA. Das stimmt. Siehst du? Am Anfang das D weglassen. Am Anfang das D weglassen. Schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Und einen R einfügen zwischen genau, A und V. Genau, einfügen. Einfügen. Insert heißt das auf dem Computer. Pass mal auf, wollen wir mal schnell dein Wort lösen? Ja. Dein Suchwort? Ich weiß es. Na sag. Ach, du kommst drauf, los. Ich geb dir auch eine Hilfe. Wir machen ein Ratespiel. Gib mir mal eine Hilfe. Ach, ist das gemein. Gemein, ne? Hat vier Buchstaben. Hat vier Buchstaben. Ja? Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein kurzes Wort. Ja, das ist richtig. Hat vier Buchstaben. Kommt aus dem Englischen. Ja, ist ein englisches Wort. Du hast es doch schon fast. Nein. Also, dass es vier Buchstaben hat. Ein missiges Wort mit einem Knacklaut in der Mitte. Mit einem Knacklaut in der Mitte. Am Anfang. Ein S? Ein F. Ein F? Fuck ist es nicht, aber. Ja, so ähnlich. Klingt fast genauso. Ich hoffe, ich habe das richtig. Nee, fake ist es nicht. Oh, verdammt. Ah. Ach, Mensch. Du hast gesagt, ein optisches Nachmachdingen. Nee, das heißt doch da gar kein kurzes Wort mehr. Gibt kein voll Letter Word mehr? Ach Mann, Arvid. Mensch, jetzt bin ich ja richtig geknickt. Ich dachte, das wäre so ein schöner Jahr. Ich bin auch geknickt. Ich habe gedacht, Mensch, der Arvid, der klingt doch so, wie wenn er es wüsste. Aber was soll es denn da noch für ein Wort? Mit der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, du kannst dir vorstellen, ich bin ja hier. Mensch, dafür hältst du dich ja noch richtig gut. Ja. Nee, dann, ach, schade. Na ehrlich, mein kleines Tier gewissermaßen bot auf schwankendem Grund, ja? Mein innerer Ozean schlägt hohe Wellen. Und trotzdem bleibt das Boot immer noch oben. Man merkt mir nahezu nichts an hier beim Telefonieren, oder? Na, du schwelgst ja wieder in Metaphorik heute. Meine Güte, wie machst du das nur? Naja, wenn man und mal so einen Blick nach... Verwirrungsgrad. Naja, nee, guck doch mal nach innen. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei mir nach innen guckst, das darf jetzt nicht der heikisch-medizinische Blick sein. Wenn die aufschneidet, würde ich ja wahrscheinlich keinen Ozean sehen. Aber wenn ich so meine Augen nach innen drehe, dann sehe ich schon einen Ozean mit hohen Flutwellen und weißen Schaumkronen oben. Ja, und dann eher, aber... Ja, bekanntlich für eine chemische Verunreinigung sprechen. Mein Körper? Mein Körper würdest du als chemisch verunreinigt? Nein, die Schaumkronen. Biologisch nicht abbaubar, mein Körper? Genau. Sondermüll quasi? Sozusagen. Hast du irgendwo einen grünen Punkt? Hast du mal geguckt? Nee, hab ich nicht. Meinst du, ich irgendwo in die Tonne, wo auch Batterien und Altöl und so? Batterien und Kuttner. Batterien, Kuttner und Altöl in diese Tonne. Eieiei. Genau. Na, du machst mir ja Spaß, mein Lieber. Normales System. Moderatoren und Sondermüll. Ja. Nee, nun ist aber gut. Arvid, worauf bist denn du neugierig? Neugierig, ja Mensch, ich bin ja erstmal geknickt, dass es mit dem Wort nicht hingehauen. So ein Mist. Na, bleib schön geknickt. Ich bin auch geknickt, aber lass dir nichts anmerken. Da kann man natürlich neugierig aufs Wort sein. So indirekt neugierig, das soll ja auch immer was mit dem zu tun haben, den man gerade anruft. Da habe ich ja, du hast doch bestimmt voller Stolz gesehen, dass du im City einer der 100 Leute des Jahres 1997... Waren doch nur 97, oder? So, waren es nur 97? 97 Leute, ja. Dann sag mir doch bitte mal, was ist denn Verbiolekisierung? Ja, ich hab's doch nicht geschrieben, ich hab's auch gleich als Frechheit empfunden. Ja, vielleicht hast du spontan gedacht, ach, das meinen die. Nee. Was ist denn bloß Verbiolekisierung? Na, ich hab gedacht, Frechheit. Meinen die, dass die Haare knapp werden bei mir oder dass ich anfange zu kochen oder weiß ich was? Oder dass ich jetzt schwul werden muss oder so? Nee. Ach, das ist ja auch. Ja. Ja, nee, aber ja, Haare, naja, auf dem Foto hast du ja noch ein paar. Danke. Ja, Alter, das ist die hohe Kunst der Retuschierung. Ach, das ist ein Fake, ja? Ja. Ey, das ist aber voll echt mein Haupthaar. Was machst du denn an der Volksbühne? Da habe ich ja schon dreimal gemacht, so einen Fernsehvortrag. Ach so, das. Ja. So, als wenn es ganz was anderes ist. Nee, das bezieht sich darauf. Also weil nicht klar war, dass das irgendwie weitergemacht wird. Aber geht dann irgendwann im Februar. Mensch, dann hast du ja gleich die Neugier schon gestillt. Mann. Ach, schön, oder? Kick mal, das Jahr ist gerade 7 Tage alt und schon hast du eine deiner zentralen Lebensfragen hier beantwortet gefunden. Sinn und Lebensfragen. Ach, das freut mich ja, Arvid. Mit der Biologisierung bin ich natürlich immer noch nicht weiter. Was macht denn das du's sein? Naja, vielleicht, dass ich auch so als so ein nice guy gelte? Naja, Mensch, wenn du, ich meine, du bist natürlich netter geworden, was Hörer rausschmeißen betrifft. Bin ich netter geworden? Andere sagen ja immer, dass ich immer böser werde, aber ich glaub das nicht. Och nee. Ich versuche meiner inneren roten Linie zu folgen. Willst du nicht mal im Radio kochen? Vielleicht, kommt gut bestimmt, so Geräusche kochen. Ach, du gibst doch ganz große. Der hat vor ein paar Jahren hattet Nico Tenten gemacht. Der hat Radiokochen gemacht. Und da hat er auch immer mit Kochlöffeln geklappert und dann ganz verwegene Rezepte zum Besten geben. Echt, das geht? Ja, der hat zum Beispiel, hat mir auch mal ein schönes Rezept erzählt, Schwanenhals. Ja, aber letztendlich landet dann quasi wie Bratwurst, sieht das dann aus und schmeckt doch nicht viel anders. Bestimmt viele Knochen drin. Ja, die ganzen Wirbel darunter. Was sag ich dir? Bist du im Moment mal auf dem Eis gewesen? Die hauen da so Löcher rein auf dem Wannsee und so. Und da sind wirklich pro Quadratmeter 100 Schwäne oder so. Also von daher kriegt man da die Rohware, glaube ich, ziemlich gut im Moment. Und die holen dann da aus den Löchern die Fische raus, die Schwäne? Nein, ich meine, also wenn so als professioneller Radio-Schwanenhalskoch kriegst du die Rohware da. Ach so. Der Schwäne. Ja, dann habe ich das Rezept ja selber nicht mehr. Sonst wäre man ja doch schon geneigt, vielleicht mal so einen Schwan nach Hause abzuschleppen. Ob der schmeckt? Aber nee, das... Ich könnte das ja nicht. Höchstens, wenn so Schwan im Kühlregal liegen würde, dann würde man das vielleicht kaufen, oder? Schwan im Kühlregal. Also sag mal, isst du Fleisch? Ja, bin ja? So halb. Ich reduziere so munter vor mich hin, aber auf null bin ich noch lange nicht. Ach, aber willst schon bei null ankommen? Ach, wäre schon schön. Ach, sag mal mehr. So, hast du dir jemals die Frage gestellt, wenn du ein Vieh selbst umbringen würdest? Nee, ja, genau darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Ich habe wohl gedacht, irgendwie, man darf sich ja keine Gedanken darüber machen. Nee, genau. Aber wenn man jetzt jedes einzelne Schwein und Rind und Huhn töten müsste, oh, das wäre ja nicht schön, wa? Nee. Ach, da... Also gerade speziell auf die Tiere, die man hier in diesen Breiten so isst. Ach, da lebt man ja doch in einer Gesellschaft, die das dann sehr weit wegdelegiert, so. Vor allem, wenn man mal so ein Schwein kennengelernt hat, in Form von, was weiß ich, irgendwo Bauernhof, das sind ja eher nette, freundliche Tiere. Ja. Auch verschmust. Ja. Vor allen Dingen hinter den Ohren. Ja. Und so ein, dann denkt man, ei, oder so ein Kälbchen. Ich war mal bei so einer Geburt bei, das ist schon ziemlich, also eigentlich ist das schon ein bisschen... Ja, aber gerade Kalbfleisch war so zart. Ja. Lecker, lecker. Cordon bleu. Aus Kalbfleisch und Cordon bleu paniert und mit ganz leckerem Käse. Ah. Andererseits, wenn die einen so angucken. Ja. Harte Sache. Aber ihr habt doch diesen Film, war Schweinchen Babe, wie hieß der so? Schweinchen namens Babe, genau, den habe ich in New York gesehen, auf Laserdisc. Süßer Film. Ja, ein süßer Film, aber alle Schweine schon längst tot. Aus dem Film? Aus dem Film. Ach, Babe auch? Alle, ja. Aufgegessen? Hab ich neulich gerade gehört, ja, richtig. Doch, alle weggeputzt. Mensch. Das ist komisch, war? Millionen Menschen hängen ihr Herz an so ein Schweinchen? Und ist längst tot. Und das ist längst tot, haben sie längst schon aufgegessen quasi. Warum soll denn so ein abgerichtetes Schwein schon tot sein? Die haben doch auch so, die haben doch eine relativ hohe Lebenserwartung. Ich weiß es auch nicht. Habe ich nur wieder nicht so genau gelesen, aber es hat mich auch so super beeindruckt. Ja, komisch. Ah. Nee, ist nicht, also weiß nicht, kannst du auch nicht, ne? Was? Nee. So ein Vieh, sagen wir mal. Ja, insofern sehe ich ja dann auch lieber Pferdefilme. Weil man ja weiß, dass die dann nicht aufgegessen werden. Naja, Pferdefleisch. Naja, ist so verbreitet nicht in unseren Gegenden hier, oder? Ich habe einen Freund, der reist sehr viel und der hat gerade erzählt, der war, wo war denn das? Bangkok, da hat er Hund gegessen. Das machen die da so, die werden erstmal rasiert, werden eingeschäumt, damit sie schön Angst kriegen, weil das Adrenalin das Fleisch geschmeidiger macht, ist wohl so der Gedanke dahinter. Ach, gruselig. So richtig mit Schaum. Und ja, dann kommen sie auf den Spieß und werden abgeschnitten wie wie Döner, hat er erzählt. So, also wie, ja, wie hier so vom Dönerspieß abgeschnitten. Wo hat er das gegessen? Wo hat er das? Ich glaube in Bangkok. Ach so, in Korea. Ja, ja. Oh. Und dann, aber hier in Thüringen gibt's auch so eine Gegend, wo die noch Hund essen. In Thüringen? Ja, davon hat mir ein Freund erzählt. Und dieser Freund ist ein extremer Hundehasser. Und der hatte natürlich mit vollem Triumph in der Stimme erzählt. Esst Hunde. Weil der hat lauter schlechte Erlebnisse mit Hunden gehabt. Hunde haben ihn immer bedroht, sodass er mörderische Angst davor hat. Aber ich meine, Skinheads bedrohen auch Leute. Trotzdem isst die keiner auf. Ja, weil die nicht schmecken. Das kann ja keine Lösung sein. Die schmecken auch voll scheiße wahrscheinlich, oder? Was? Die schmecken auch sicher voll scheiße. Das kann natürlich sein. Bisschen Tee. Ja. Außerdem klappt das da nicht mehr mit dem Rasieren. Stimmt. Ja. Ja, aber im Thüringischen, da werden Hunde noch gegessen. Aber die sagen das auch nicht so gerne, die selber Hunde essen, weil ihnen ist das auch ein bisschen peinlich. Andererseits wissen sie, das ist voll lecker. Also im Grunde wie wir, weil es so Kalbfleisch betrifft. Meinst du nicht, um bei unserem Liebling vorzubleiben, dass das auch ein Fake ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Thüringer ein Hund ist. Nein. Oder sind womöglich in Thüringer Rostbratwürsten in Wirklichkeit Hunde drin? Nee, nicht so generell. Das ist, glaube ich, so ein ganz kleines Inzuchtteil, wo die das noch irgendwie machen. Aber der hat da sorgfältig recherchiert. Der wollte echt nochmal irgendwie einen Film drüber machen oder irgend sowas. Hund im Reifrand. Hund im Blätterteich. Ja, ja. Hund in Aspik. Hat er erzählt, wie die schmecken? Nee, der hat die gegessen, hat das ja auch nicht. Da ist ja dann der Ekel doch zu groß. Ach nee. War nur so der Triumph. Sein Lieblingsbuch war auch, das war ein tolles Buch, ich hab's im Osten. Da hat er mich mal, echt, hat er mich an, hat gesagt, komm Kuttner, das musst du dir ankicken. So eine Auslage, ein Schaufenster im Buchladen, wo so ein Buch mit Hundekrankheiten, und da war so ein tolles Foto, so ein Boxer. Kopf, Hundkopf, der so voll verbunden war und echt traurig und ein bisschen leidend aussah. Und mein Freund stand davor und triumphierte. Ja, merkwürdig. Mensch, bester Freund des Menschen, komisch. Also eigentlich denke ich immer, das macht eher so nette Assoziationen, Hundeblick. Und ist er gebissen worden, ja? Naja, nicht gebissen. Der hatte irgendwie schon immer einen Antifäbel für Hunde. Und der ist immer so die Straße lang gegangen. Und dann hat er mal, wenn er so angebundene Hunde gesehen hat, ja, dann ist er mal hin und hat so wamm mit dem Fuß aufgeklatscht. Ja. Und dann sind die natürlich immer hoch und wie die Verrückten. Und der hat seine Freude dran gehabt. Und immer ist er an den Hund geraten, der war nicht fest angebunden. Der kam dann hoch und legte so seine Pfoten auf seine Schultern und kickte ihm irgendwie von ziemlich nah tief in die Augen. Und seitdem hat er extremen Abscheu vor Hunde. Das glaube ich. Ja, das habe ich, glaube ich, ihm auch. Nee, naja. Gut, Arvid. Ja. Naja, schön. Wie sind wir nicht auf Hunde gekommen? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, gar nicht für. Gut. Tschüss. Tschüss. So, dann machen wir hier weiter. Wer bist denn du? Ja, hier ist Tino. Tino? Ja. Sag mal, wir haben am Sonntag schon telefoniert. Ach, echt? Ja. Und? Naja, war okay oder nicht? Warum sagst du das jetzt? Na, soll ich das nicht sagen? Nee. Wieso nicht? Das darf keiner mitkriegen. Darf keiner wissen? Die werden alle neidisch. Ey, du bist ja mal leiser. Ja, naja, ich sag das leiser, dass die jetzt die anderen das auch nicht so mitkriegen. Man muss doch ein bisschen Rücksicht nehmen auf so zarte Seelen unter den Anrufern. Es gibt doch Leute, die jetzt, sagen wir mal, im letzten Viertel da überhaupt noch nicht durchgekommen sind. Und da sagst du, ey, wir haben am letzten Sonntag schon miteinander telefoniert. Da sitzen die da und denken, oh, der Arsch, das ist doch ungerecht. Der hat doch, der Kunden hat bestimmt bestochen oder irgend sowas. Der hat doch Beziehungen oder so. Weil der letzte macht einen ganz ungünstigen Eindruck für die Sendung hier und was mich betrifft. Ja, ist okay. Also, ja. Tino, Mensch, wir hören uns, wir sprechen ja zum ersten Mal miteinander, oder? Ja, ich glaube auch, ne? Ja? Ich hab noch nie durchgekommen. Ja, hast du schon lange versucht, ein halbes Jahr bestimmt. Ja, seit dem Sommer. Ach, das ist doch aber schön. Und heute durchgekommen. Einmal frei. Na, das freut mich doch sehr, Tino. Nee, wen würde mich so interessieren? Was? Meine Neugier ist für dieses Jahr zum Beispiel, ob ich wirklich mal die richtige finde. Ich hab heute nämlich schon wieder einen jämmerlichen Korb gekriegt, ja. Eieiei, wie alt bist du denn? 22. Und bist du noch Jungfrau? Nee. Also ihr wisst, das ist ein Spaßkapitel, hast du erledigt und jetzt denkst du, zack, ran an den Ernst des Lebens. Jetzt muss die Frau kommen, mit der man Kinder macht und eine Familie gründet, ein Haus baut und für die man immer den Mülleimer runterbringt und die Nägel in die Wand schlägt. Ja, Boff, das Haus habe ich. Das Haus hast du schon? Ja, aber... Ach, hast du das heute gleich mal angedeutet? Dass du ein Haus hast, ein schönes Haus? Nein, ich hab die am Sonntag kennengelernt. Ich wusste die. Und dann haben wir uns auch so gesehen und dann hat sie gesagt, naja, wir können ja Kumpels sein, aber... Eben noch nicht. Und oh, dafür hasst man noch Frauen, oder? Ja. Wenn die sagen, wir können doch Kumpels sein. Hm. Ehrlich, stimmt, oder? Immer noch, man kann ja auch in Frieden auseinander. Ja, ach, die sollen doch die Schnauze halten, die sollen sich verpissen, aber doch nicht so einen Schwachsinn erzählen, ja, oder? So ein Schwachsinn. Ist doch schrecklich, wir können doch Kumpels sein. dann kann ich morgen Kerl suchen. Ja, richtig. Wow, mit denen kann man mehr Spaß haben. Mit vier als Kerle mit Frauen, die Kumpel sein wollen. Wie bitte? Aber mit vier Kerlen kann man schön Kanaster spielen. Genau. Naja, Kanaster kann man mit Frauen Oma noch spielen. Ja, aber wenn du mit drei Frauen spielst, ist schon scheiße. Ja? Wenn die alle drei was wollen. Na, aber also die Situation, an der leidest du ja noch nicht gerade, wa? Dass jetzt, sagen wir mal, so eine Überzahl von Frauen was von dir will. Nee, ich glaube nicht. Ja. Insofern war das aber reichlich ausgedacht, mein Lieber. Kanaster mit drei Frauen, die was von dir wollen. Naja, Mann. Das ist nur mal. Naja, lass. Traum. Klar, lass uns ein bisschen träumen. Ja, kennst du das Lied? Über den Wolken. Oh, naja, aber das hat ja damit ja nichts zu tun jetzt. Na, was denn? Da über den Wolken spielt so ohne Kanaster mit drei Frauen, die was von dir wollen. Das ist nicht, aber das mache ich ein bisschen freier. Ja. Ich komme nicht so in den Himmel. Ich komme in die Hölle. Sag doch mal, aber hast du vielleicht selber auch schon mal so scheiße reagiert und zu einer Frau gesagt, wir können aber Kumpel sein? Ich bin in den Sachen immer eiskalt eigentlich, möchte ich sagen. Ich hab abgebrüht. Was heißt denn da eiskalt? Wie sieht denn das aus? Wenn jetzt irgendwie eine Frau zu dir kommt und sagt, ey Tino, du bist so toll. Lass uns sofort heiraten. Ja, und jetzt, wie reagierst du jetzt? Eiskalt? Ja, sagen wir mal so, wenn sie mir vom Äußerlichen und wenn ich sie näher kenne, vom Charakter her auch zusagt, würde man sagen... Ach, Charakter, das meinst du doch ohne Ernst, oder? Doch, auf Charakter lege ich viele Wert. Meinst du? Bist du dir sicher? Ja. Glaube ich dir nicht. Doch. Beweis mal. Du hast zum Beispiel mal, sagen wir mal, du hast die Serie bessert, muss ich mal sagen. Wer? Du. Eine Zeit lang hast du immer gleich, wenn du was in die Fallen hast, zack. Du bist doch voll eiskalt hier. Das ist eiskalt, ja. Ja, hier so einen Scheiß zu erzählen. Mann, ich mach das vielleicht so, wenn ich immer mal, die würde mir fragen, oh, ich finde die so süß, wollen wir die heiraten, sag ich drauf, wir können es nicht erkennen, aber nicht gleich heiraten. So heiraten, also muss ich mit ja wenigstens über ein Jahr zusammen sein. Was heißt denn näher kennenlernen? Naja, finanziell, sexuell. Was heißt finanziell? Echt? Also bevor du ins Bett gehst mit einer Frau, tausche ja die Kontoauszüge aus? Ey, Mann, so meinte ich. Ich gehe doch nicht mit dir am ersten Abend ins Bett. Wie? Ich gehe doch mit dir nicht am ersten Abend ins Bett. Warte, du gehst mit dir am ersten Abend in die Sparkasse oder was? Klasse. Ja, man muss da gucken, wo man ist. Sag mal, und dein erstes dein Rendezvous heute war, Baby, die Filiale hat noch auf bis 5, lass uns in die Sparkasse. Von wo aus rufst du an? Aus Brandenburg. Gott, in die Brandenburger Filiale in unserer Sparkasse gehen. In Brandenburger Bank. Brandenburger Bank. Und, wollt ihr nicht mitkommen? Hat sie gesagt, ey Baby, du hast so einen Knall. Lass uns ins Bett gehen. Nö, erst in die Sparkasse. Die hat ihre Karte nicht mitgehabt. Zack. Man, das ist ja natürlich der finsterste Korb, den man als Mann kriegen kann. Eine Frau, die ihre Geldkarte nicht dabei hat, wa? Ey, das Leben ist manchmal so hart. Das kann ich dir sagen. Dabei sah die so toll aus, und war charakterlich, war eigentlich auch alles in Ordnung. Nur mit den Finanzen stimmt's eben nicht. Ja, Boff, die arbeitet bei der Stadt. Die hat genug Kohle gehabt, aber hat sie eigentlich. Aber die wollte nicht so wicked wollt. Und wie wolltest du? Naja, ich hab eigentlich mehr das Sexuelle vorgezogen. Ach, dann doch. Weil das Finanzielle quasi geklärt war. Die öffentlicher Dienst, fest angestellt, im Grunde fast vielleicht da schon verbeamtet war, kann nicht gekündigt werden, das ist aber reelles. So ungefähr. Ja? Aber man kann nicht immer warten, bis die eine von der Stadt kriegt. Was, bis was? Kannst du nicht mal warten, bis die eine von der Stadt kriegt. Hast du gesehen, so muss man damit tun. Die jetzt? Arrogant, naja. Weil sie nicht mit dir ins Bett gehen wollte? Och. Vielleicht war sie einfach cleverer als du. Das kann natürlich auch sein. Immerhin fehlt dir ja dein, sagen wir, dass du Beamter bist, oder? Bist du Beamter? Nee. Du bist nur so ein unsicherer Kandidat finanziell. Ja, aber so finanziell steht eigentlich nicht so schlecht da. Bist du dir sicher? Ja, ich hab Beauty erbt, deswegen eigentlich auch das Haus. Und jetzt so aber aus der Sicht einer Frau, die einen festen Job hat und möglicherweise beamtet ist? BAT2 Dings da? BAT2 Dings da? Kannst du da noch mithalten? Was heißt denn das BA? Bundesangestellter, ja, irgendwie sowas. Nee. Siehst du? In der privaten Firma angestellt, da ist nicht viel dort mit. Ach, siehst du, die machen doch alle pleite. Kann ich eigentlich nicht sagen. Klar, na und jetzt eine Frau, die bei der Stadt fest angestellt ist, warum, was soll die mit einem Typen, der Stütze kriegt, anfangen? Ich krieg da keine Stütze. Ey, und so ein Haus, das kostet auch scheiße Geld. Da muss das Dach neu gemacht werden. Nee, alles dann Kohlen, jetzt gerade bei dem Wetter, ey, die Heizungsrohre, die Wasserrohre frieren ein und platzen, das kostet doch alles Geld. Ich kann eigentlich nicht sagen, Oma hat jetzt eigentlich guten Schuss gebracht und dann wollte nicht mehr richtig so. Wie groß ist denn das Haus überhaupt? War das eine Wohnfläche? Ja. 104 Quadratmeter. 104 Quadratmeter, so Grundfläche, Wohnfläche. Na, das ist ja so üppig auch nicht, wenn man jetzt, sagen wir mal, 6 Kinder haben will. Oh, ich will auch keine 6 Kinder haben. Naja, du nicht, aber sie. Du musst dich doch immer ein bisschen in die Frau reinversetzen. Sag mal, du kannst doch jetzt nicht nur von deinen 104 Quadratmetern und ich bin in einer privaten Firma angestellt und wird schon alle Duty-In aussehen denken. Das stimmt auch, ja. Ja, jetzt versetz dich mal in so eine Frau. Jetzt sieht sie so einen zweifelhaften Kandidaten, der eine 104 Quadratmeter Haus am Arsch hat und eine Stelle, die nicht so sicher ist. Ja, und wie ist es gesundheitlich bei dir? Sehr gut. Ja, aber dann darfst du nicht so schniefen zum Beispiel. Da denkt, da wird man gleich misstrauisch. Sag mal, hat's der mit der Lunge? Wer weiß, wie lange der überhaupt noch macht? Wie alt bist denn du? Alter, da, 22. Na, 22 und schon keine Haare mehr auf dem Kopf. Denkst du, das kann eine Frau umreißen? Ich hab eine hohe Stirn, Heik. Eine hohe Stirn, das sagen sie alle. So ein Wir... Denkt, so ein armes Würstchen kann sich nicht mal vorne ein Toupet leisten. Klar. Was heißt denn klar? Die mal an, und dann bist du wahrscheinlich im Trainingsanzug da aufgetaucht. Nee. Mann. In guter Kleidung bin ich da aufgetaucht. In guter Kleidung? Ja, Buntfaltenhose, Hemd, Weste. Buntfaltenhose. Naja, das kann eine Frau schon beeindrucken, die dann bei der Stadt arbeitet. Warum nicht? Naja, wie soll ich rumsitzen? Gute Kleidung, würde ich mal sagen. Buntfaltenhose, Weste, Seitenhemd. Klar. Ja, bloß eine Hörung, oder was? Nö, einfach so. Sag mal, seid ihr eigentlich angestellt da? Nö. Na klar, denkst du mal, was denkst du, im Grunde brauche ich gar nicht arbeiten. Krieg mal, bist du hier quasi wie ein Beamter? Ja, da fallen jeden, sagen wir mal, BAT 5 plus, sagen wir, jeden Monat 8.000 brutto runter. Aber kannst ja alles absetzen, also ist ja im Grunde brutto wie netto. Und immer die Woche hier 3 Stunden, reißt man doch auf eine Arschbacke ab, ist doch überhaupt ja kein Problem. Ja, ohne Tränke schon scheiße, ja. Na ja, gut, die musst du dann zur Not selber holen. Oder andererseits, ich meine, kriegt ja auch Geld dafür, kann ja auch der Fahrer machen. Was, der Fahrer? Wie darfst du den Fahrer? Naja, man muss ja mal Kosten haben, dass man das von der Steuer absetzen kann. Ich meine, bist du eigentlich auch, ja, ein bisschen. Ja, aber musst du mal zusehen, dass du unter 100, 590 Mark bleibst, sonst musst du dem ja seine Krankenkasse bezahlen. Aber ich meine, dafür musst du ja auch bloß viermal die Woche fahren. Naja, dann jedes Mal schon, ja. Da geht es doch, oder? Was für der Sprit? Ja. Fährst du eigentlich BVG oder was? Na, was denkst du, gleich mir ein Busfahrer oder was? Da kann das sein. Nee, na, ich würde ja die Straßenbahn nehmen, aber die Schienen reichen ja nicht bis hierher. Nee, ist schon ein Dienstwagen. Dienstwagen? Hm? Pappe? Was heißt Pappe? Trabant? Pappe, spinnst du? Kommst du mit einem Duo? Nee, ist hier so ein kleiner Mercedes, so ein, wissen Sie, 300, also nicht so ein ganz 190er, großer. Was? 190er. Nee, ein bisschen größer. Ja, nee, das ja. Ja, ja. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ach, nicht zu danken. Ja? Alles klar. Aber kannst du dir vorstellen, dass aus einer Perspektive, also aus meiner gewissermaßen weiblichen Perspektive, dass du da jetzt nicht allzu attraktiv wirkst. Du musst ja, glaube ich, irgendwie ein Mädchen aus dem Volke suchen. Ja, wohnen, weiß ich auch nicht. Aber wo ist denn bei euch immer was los? Hier in Potsdam? Hm? Oh, hier im Studio, da kochtet hoch, du. Nee, du bist alleine. Naja, oh, draußen stehen natürlich ja die Frauen alle. Aber die wollen nicht zu dir, oder? Oh, wollen sie zu deinem Chauffeur? Die warten auf geile Anrufe aus Brandenburg in Buntfaltenhose. Sag mal kurz, kann ich dir für meine Nummer durchgehen? Denkst du, dass ich heute dann noch bei dir da anrufe und dich versuche, zu einem Rendezvous zu einzuladen? Brauchst du noch nicht anrufen. Ach, meinst du, dass jetzt Frauen anrufen? Ja. Die auf Buntfaltenhosen stehen. Ungefähr, ne? Ja, sagt es, oder auf 104 Quadratmeter. Meinetwegen, sagt die Nummer. Ja, ist die 03381 71 56 06. Und jetzt meinst du echt, dass jemand anruft? Ja, werden wir ja sehen. Hey, wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Dass keiner anruft? Um was wetten wir? Haha, wir sind jetzt auch nicht. Wetten wir um eine Pulle Black Sun. Um eine was? Um eine Flasche Black Sun. Was ist ein Black Sun? Pushkin Black Sun. Pushkin Black Sun? Boah, ihr habt ja noch die Mauer ganz vergessen. Was? Das ist ja so ein schwarzer Johannisbeer-Likör, oder? Ja, oder wir nehmen eine schöne Flasche Jim Beam. Beam trinke ich auch mal ins Jahr. Ach, Jim Beam. Nee, ich kann doch hier nicht öffentlich um Alkohol wetten. Nein, ach, nee, aber, nee, dann wetten wir um... Eine gute Büchse Bacardi Cola. Für 3,90 an der Tankstelle. Hä? Das ist ein Angebot. Das ist okay. Ich will ja auch nicht, dass du hier verblutest. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Okay. Tschüss. Es war auf der Straße vom X-Dorf nach Y-Hagen. im Mantel, im Schuh und im Kragen. Ich winkte den Autos und eines, ein kleines, hielt an. Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land mitten im Regen. Der große Himmel war grau, trübe und grau. Ich aber fuhr im himmelblauen Trabant quer übers Land mitten im Regen. Oh ja, ich danke dir sehr, lieber Chauffeur, für diese Tour. So kam ich viel schneller und besser nach Hause. Und sah, wie verlegen er lachte. Da gab's noch ein Küsschen, ich glaube, ihr wisst schon wofür. Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land mitten im Regen. Der große Himmel war grau, trübe und grau. Ich aber fuhr. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Hallo. Hallo! Ach, da hat gleich wieder jemand einen Schreck gekriegt. Tag, wer bist du? Hallo. Hallo. Na, dann bin ich ja doch drin. Na, logisch. Ja. Hallo, Gott. Wer bist denn du? Tag. Ja, ich bin wieder der. Wer denn der? Ja, ich immer bin. Wer bist denn du immer? Sagen wir mal, aus Afrika. Ist voll enttäuscht, wenn man nicht wiedererkannt wird, wa? Aus Afrika! Ja, ja. Sag mal nochmal deinen Namen. nenn mich Mirko. Mirko? Ja, Mensch, hab ich auch vor Absender geschrieben. Das ist jetzt ein Name deiner Wahl. Naja, aber ich merke mir doch nicht alle Absender. Ich hab Charlie geschrieben oder so. Ja. Ist ja mein, Aber Mirko heißt du richtig oder ist Mirko der Spitzname und du heißt eigentlich Charlie? Nee, das ist doch egal eigentlich, wie man heißt. Ja. Eigentlich heiße ich Charlie. Ja, ja. Ja. So, Mirko. Ja. Neugier 97 bei dir? Neugier? Ja. Nun, sagen wir mal... Krieg mal, ist auch ein Wort, wo es kein Gegenteil zu gibt. War Altgier macht ja auch keinen Sinn. Oder gibt es ein Gegenteil zu Gier? Warte mal. Nee, fällt mir auch überhaupt nicht gerade ein. Nee. Zu Gier, ein nee. Gegenwort? Nee, Gier, nee, gar nicht, ne? Gar ist ja anders. Als Halbkoch macht man ja manchmal Sachen gar, aber nicht Gier. Ja, nee, nicht Gier. Gier packt die anderen dann immer beim Essen. Richard Gier. Richard Gier. Oh, der hat ja auch kein Gegenteil. Ja, Richard ist das eine Teil und Gier ist das andere Teil. Ah ja, Richard. Oder Alt Richard. Seine Hostessen, mit denen er dann immer spielt da. Das mache ich ja nicht so anzügliche Bemerkungen in der Sendung. Das ist eine ordentliche. Nee, hier hören junge Menschen zu. Mit Frauen noch so rum. Ich muss jetzt erstmal Schach sagen hier. So. Ach, spielst du Schach nebenbei? Ja. Das ist so eine Frechheit. Martin, der sitzt mir gegenüber. Also jetzt entweder oder. Ja, na okay. Also dann, ich habe jetzt Schach gesagt und jetzt bin ich wieder am Telefon hier. Ja. Und nee, pass auf. Also was ich ja erwarte auch so, ne, ist, dass du da nochmal schreibst. Ach so. Das habe ich ja letztes Mal ja schon gesagt, wa? Ach, ich schäme mich so. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich schäme? Ja, naja. Ja. Und ansonsten, naja, dass das auch ein, naja, was soll ich sagen, wa? Auch wieder ein Jahr wird. Und dass das Jahr auch wieder voll wird, so. Mehr nicht? Ja nicht immer. Nee, na, ich geringe Ansprüche, große Freude. Eigentlich immer so. Na, das ist auch ein bisschen dürftig. Ja, doch, doch, doch. Ja? Ja. Also ich habe zum Beispiel kein Interesse an... Aber was soll denn jetzt passieren, dass das Jahr nicht voll werden könnte? Oder Blinddarm oder so. Ich habe zum Beispiel kein Interesse daran. Wieso denn? Das ist doch voll interessant. Nee, ist doch eklig. Das ist außerdem viel spannenderes Gespräch, als wenn jetzt jemand sagt, naja, dass das Jahr irgendwie so voll wird. Was soll denn da passieren? Na, ich meine, was immer passiert wieder. Warten. Na, darf man uns dann eben ja wieder über das Thema unterhalten. Nee. Ja. Das passiert ja nicht. Die Themen wechseln hier ja Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, doch, immer wieder auf Schlag auf Schlag. Quatsch. Was Quatsch? Ja, du sagst manchmal so. Und ja, dann meine ich dann noch genau so. Ja. Ohne jetzt aber darüber Rechenschaft abzulegen, wie ich es denn genau meine, sondern ich meine es eben einfach so. Und da muss sich der Zuhörer bzw. der Anrufer bzw. Bede selber mal Gedanken drüber machen. Ey, da bist du ganz brutal, wa? Ja, klar. Mirko, ja. Ich habe echt so ein bisschen den Verdacht, es wird heute kein vernünftiges Gespräch ehrlich? Mehr. Willst du mal mit Martin sprechen? Nee, eure Gedanken sind beschäft voll B2 nach B4. Nee, ist schon lange passiert. Ja, von wegen. Schach. Wir sind hier. Spielt weiter. Ja? Ja, ich danke euch für den Anruf. Ist ja immerhin schön, wenn Leute so Lebenszeichen von sich geben, dass man einfach weiß, die gibt's. Das findest du schön. So schön fing's nur ohne, aber es war jetzt versucht, das Beste draus zu machen. Ach so. Meinerseits. Ein bisschen zufriedenzustellen, so. Ja. Wen? Ja. Dich? Ja, na, mich und respektive die Hörerschaft, so. Ja, eher die Hörerschaft. Ja. Ich bin Part davon, ne? Wisst ihr, das ist doch auch so doppelt. Das ist ja wie mit dem Kalb, was man nicht umbringen möchte, aber doch gerne ist. Der einzelne Anrufer ist ja scheißegal. Es geht ja immer um die Hörerschaft. Geht ja immer um die Hörerschaft. Du bist aber quasi das Kalb. Oh. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo. Hallo. Hallo, noch ein Kalb. Wer bist denn du? Ja, scheißegal. Ich meine, einzelner Hörer. Nee, Andreas. Hi. Ein einzelner Hörer. Der ja dem einzelnen Moderator, wie ist der, völlig immer voll vorbei geht. Zack. Hier geht ja immer um die Quote. Ach so. Ja. Du musst jetzt einen Money-Song spielen. Du bist jetzt nur Quotenvieh. Ja, dann, ach so. Ja, aber dazu müsstest du natürlich versuchen, attraktiv zu sein. Attraktiv? Ja, vielleicht so sexuell attraktiv. Ja, wiss ich ohne, dass man irgendwie so ein bisschen, aha, ist zum Beispiel. Aha. Dass alle denken, hey, das aber einer, so. So wie jetzt. Und dass die sich dann alle zuschalten und dass zum Beispiel Leute, Bekannte und Verwandte anrufen und sagen, hey, da ist gerade einer am Radio, der ist irgendwie so, hör dir den mal an. Versuch mal. Wie jetzt, also so. Was soll ich machen? Soll ich jetzt hier auch wie in anderen Radios verlosen die immer Benzin zum Beispiel oder ja, Häuser genau und so Schwachsinn? Ja, Benzin ist jetzt das Neueste, glaube ich. Das hab ich auch. Ah ja, aber ich denke, Benzin verlosen zeugt immer von einem Mangel an Persönlichkeit. Wieso? Na wieso? Die müssen doch eine Schacke haben, oder? Die können offensichtlich können sie kein Radio machen, wenn sie dazu gezwungen sind, Benzin zu verlosen. Ja, oder Adelstitel oder Häuser. Vor allem finde ich da vor allem ganz doll schlimm, weil ja das Vorurteil dann irgendwie hervorgebracht wird, dass an sich bloß Autofahrer Radio hören. Und das ist nur leider ein bisschen... Naja, andererseits haben die ja im Fahrrad, haben die ja mal alle kein Radio eingebaut. Ey, hatte ich früher gehabt. Hatte ich so ein Mountain-Radio gehabt an meinem Fahrrad. Das war so ein tolles Fahrrad. Nee, aber da habe ich so ein Mountain-Radio angebaut. Mountain-Radio? So mit richtig so zwei Stereo-Boxen und dann war nur Mono. Auch noch so eine Basswumme? Nee. Dass wenn man so die Straße runterfährt, dann auch hier buff, buff, buff, buff, buff, buff. Nee, sowas leider nicht. Ach, schade, das wäre natürlich toll, wa? Wenn die so riesen Trichter hinten auf dem Fahrrad, auf dem Gepäckträger hätten. Ja, aber dann kann ich mir gleich ein Auto kaufen. Das ist, glaube ich, naja, und? Oder wenn du heute die Fahrräder siehst, dann kannst du auch nur sagen, kann ich mir gleich ein Auto kaufen. Die sind doch viel teurer als Autos. Vielleicht richtig, ja. Siehst du? Mensch, so. Hast du ein Thema gehabt? Neugier 97. Genau. Und zwar, für mich unheimlich interessant, weil jetzt haben wir ja mal wieder eine ungerade Jahreszahl. 1997. Hey, haben wir alle zwei Jahre. Haben wir alle zwei Jahre, genau. Und deshalb haben wir nämlich genauso alle zwei Jahre, nämlich die internationale Funkausstellung. Ist dir aufgefallen, dass wir die durch dreiteilbaren Jahre nur alle drei Jahre haben? Nee. Und die durch vierteilbaren Jahreszahlen haben wir nur alle vier Jahre. Ach. Und die durch fünfteilbaren haben wir nur alle fünf Jahre. Ist ja blöd. Was ist jetzt für eine Ausstellung? Funkausstellung schon wieder? Funkausstellung ist ja dieses Jahr wieder. Ach Gott. Irgendwie. Und da interessiert mich, das ist immer tierisch interessant, wie langweilig die eigentlich ist. Aber Funkausstellung ist doch so die grüne Woche für Leute, die löten können oder wollen oder so, hä? Nee. Was ist da der Unterschied? Ich sehe ohnehin, da hinkommen, sich am Anfang, am Eingang gleich eine ProSieben-Tüte in der Hand drücken lassen und dann wirklich erstmal alles einsammeln, was irgendwie an Zetteln gibt. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass es Zero nicht mehr gibt. Weil da könnte man immer schön sammeln und dann immer kiloweise. Zero gibt's noch, Zero gibt's. Kriegt man da Geld für? Zero gibt's, die sind so an die Börse gegangen, glaube ich. Ist eine Aktiengesellschaft. Ach so. Aktiengesellschaft. Und kriegt man da noch Geld für seine Kilopakete? Kann schon sein, weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß ja nicht, wo es Zero gibt, aber jedem gibt's. Ja, doch, irgendwo soll ich. Ah, siehst du, das ist das war eben ein klassisches Beispiel von journalistischer Informiertheit. Immer so ein bisschen wissen, aber genau auch nicht. Ja, für genau werden dann immer Experten ins Studio eingeladen. Ja? Ja. Aber als Journalist kannst du immer sagen, ja, habe ich auch von gehört. Ja, Serbien, sagt er mal, da ist doch da Demo, Opposition, Sajedno, so, kann man mal ein bisschen mitreden. Aber wenn es dann eigentlich ums Eigentliche geht, dann braucht man doch lieber einen Experten. Naja, das ist ja in Ordnung. Bist du eigentlich Experte für irgendwas? Nö, dann bin ich lieber ein Journalist, also Experte. Ach, du bist auch von der Mentalität her eher ein Journalist? Ja, also immer so von allem so ein bisschen was wissen wollen, aber eigentlich keine Ahnung haben. Das ist doch aber auch unbefriedigend, oder? Naja, ich sag mal, man kann sich ja informieren, denn wenn man... Naja, aber man braucht doch wenigstens ein Gedicht, was man immer noch zitieren könnte. Oh, Gedicht. Hast du auch nicht? Oh nee, da bin ich schon zu neujugendlich. Wie alt bist du denn? 18. Ach, ein Scheißalter. Oh. Ja, ja. Ach, ich sag dir sowieso, bis 24 ist das Leben voll trist und langweilig und öde. Ja? Ja? Also, wenn man dann die Reife erstmal erreicht hat mit 25, dann. Ja, dann fängt's langsam an. Dann kann man sich den intelligenten Menschen zurechnen. Auch nicht unbedingt, aber. Und da geht man ja auch nicht mehr zur Funkausstellung. Gehst du echt immer zur Funkausstellung wegen der ProSieben-Tüten und Kabel 1 Aufkleber? Ich auch nicht. Also, früher bin ich immer unheimlich gerne dorthin gegangen, weil Interesse an Medium und jetzt ist es mehr alles so pseudomäßig geworden. Also. Ja, ach, es gibt immer so Sachen, da kriegt man einfach nur noch ein Gräuel. Ich habe irgendwie bei dieser komischen Tourismusbörse, wie heißt denn die? Naja, ist auch real. Da habe ich irgendwie ein oder zwei Jahre mal hinterm Stand gestanden. Was, du? Und dann die Leute gesehen, die da durchlatschen. Ein schrecklicher Anblick. Du hast dich hinter so einem Stand gestellt? Na, aber. Wieso das? Boah, ich habe vielleicht Werbung für Abenteuerurlaub gemacht. Oh nee, hast du da richtig deinen Bekanntheitsgrad ausgenutzt, um praktisch denn so, dass die Leute sagen, der fährt nach... Kannst du dir vorstellen, wenn du erstmal eine Position, wie ich sie jetzt habe, erreicht hast, dann machst du das natürlich nicht mehr vorher. Ach so, ja. Als jüngerer Mensch. Das ist schon klar. Also das ja? Ist praktisch so was wie Peter Bond im Pornofilm. Hä? Oder jetzt falsch. Was? Kannst du es nochmal ganz langsam sagen? Also ist jetzt praktisch so wie Peter Bond und Pornofilme. So eine Vergangenheit, so was. Ingrid Steger. Sag mal, denkst du, dass ich da so eine Art Eingeborenen von Papua Neuguinea gegeben habe und nackt hinterm Stand rumgetanzt bin? Mit so Strohbüschel um die Fesseln und einem Speer in der Hand? Nee, aber so was in der Vergangenheit, das war jetzt eigentlich bloß übertragen, weil dein unheimlich peinlich ist. Pass mal auf, so kühne Vergleiche darf nur ich machen. Oh, Entschuldigung. Und dann noch nur in Bezug auf andere Leute. Ja, gut. Du merkst, wie das jetzt hier stimmungsmäßig voll abkühlt, atmosphärisch bei mir. Oh. Wir werden jetzt einfach Schluss machen. Ja. Oh, schade. Nee, das ist, glaube ich, meine übergroße Sensibilität. Tut mir leid, dass ich dich jetzt angenagt habe. Da bin ich ja dann doch wie so eine... Wie heißen die Pflanzen, die man immer nicht anfassen darf? Und dann fallen die Blätter wieder so zusammen. Ui. Wie heißen die denn? Ah, Primeln? Nee, nicht Primeln. Nee, Primeln. Das ist meine Mutter allergisch gegen. Na, dann nennen wir die einfach mal Rühr mich nicht an. So eine Pflanze bin ich auch. Du bist eine Rühr mich nicht an Pflanze? Ja. Auch so Frauen gegenüber? Wie meinst du das jetzt? So schüchterner Typ so. Ja. Rühr mich nicht an. Mhm. Also, das ist klar, ich meine, das ist auf jeden Fall so voll, sag mal, für einen Radiomoderator immer wichtig, dass man... Also, na, rat mal, warum ich Radio mache hier. Sonst könnte ich mich ja direkt auf eine Bühne stellen und, sagen wir mal, singen und dabei so Lama-Decken verkaufen. Ja, komm, ja. Also, wenn man jetzt den unmittelbaren Menschenkontakt suchen würde. Ja, Fernsehen gemacht, ja, nu. Naja, aber da ist man ja auch abgeschirmt durch eine Glasscheibe. Das ist richtig, ja. Theater. Ja, sonst wäre ich ja Schlagersänger geworden. Ach so? Wärst du gerne geworden, oder? Nein, no, ich war kurz davor. Kurz davor? Mhm. Aha. Aber will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter erzählen. Aber das wäre eine tolle Karriere auch geworden. Mhm. Mindestens so wie Howard Carpendale. Oh. Aber noch geiler. Noch. Ist denn auch so Lady Jane und so weiter gesungen, ja? Ein paar andere Sachen. Bei mir hießen die dann anders. Ach so. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Gut, alles klar, ich wünsche dir was. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Na, rate mal, wer hier ist. Wo hast du jetzt wohl angerufen? Na, rate mal, wo ich schon eine ganze Weile anrufe. Ja, was erwartest du denn jetzt, wer sich hier meldet? Na, dein Hautarzt? Der Hautarzt, genau. Ja, den ruft man doch nicht um Viertel nach zwölf an. Was? Den ruft man doch nicht um Viertel eins an. Nicht? Nee. Ich rufe immer so spät bei den Leuten an. Weißt du, dann sind die immer nicht mehr wach und dann erreicht man die. Ja, dann ist doch die Praxis zu. Was? Dann ist die Praxis zu. Die Praxis ist doch nicht zu. Die Hautarztpraxis? Um die Zeit? Hast du eine rund um die Uhr Hautarztpraxis? Na, will ich gerade eröffnen. Und hast du die auch nötig? Willst du eröffnen? Bist du etwa auch Mediziner? Quatsch. Nee, bei den Medizinern warst du heute schon. Sag mal, du bist ja heute ganz schon wieder gesprungen. Was du heute nicht schon alles hattest. Ja, was bist du denn für einer? Was ich bin? Ja, von wo aus rufst du überhaupt an? Na, dreimal darfst du raten, ja. Wie alt bist denn du? Naja, wenn ich so richtig überlege, da stand in meinem Ausweis irgendwas von 1970. Geboren? Ja. 1970, also ein blödes Alter, 27, 26, wa? Ja. Oder? Ja, ja. Ist also genauso in der Mitte. Ja, ne, was heißt in der Mitte? Ja, der Spaß ist vorbei und der Ernst hat dann nicht angefangen, oder? Naja, das sagst du. Ja, sag doch mal, du bist ja jetzt wahrscheinlich genauso in so einem, vom Alter her in so einer Art Niemandsland. Ja, keiner Niemandsland kann man dazu nicht sagen. Also keiner kümmert sich um dich, du weißt nicht, was ich gemacht habe. Ja, sag doch. Genau das meine ich doch. Genau, so ist es. Und was machst du jetzt? Im Moment so, sonst so, allgemein? Na, im Moment so, sonst so allgemein bin ich gerade halt Urlaub und sonst studiere ich. Was studierst du? Als Student hat man doch keinen Urlaub, da hat man Ferien. Naja, als Student hat man Urlaubssemester. Semester für Urlaubssemester? Wofür denn? Ja, als Philosophiestudent erlaubt man sich sowas. Als Philosophiestudent? Ja. Und wie lange hast du, in welchem Semester bist du? Philosophie? Ja. Ja, da bin ich jetzt erst im vierten. Im vierten? Ja, vorher habe ich schon ein paar Semester Physik abgerissen. Ach, und wie weit bist du jetzt schon vorher gerobbt in der Philosophiegeschichte? Naja, sagen wir mal so, ich bin nach hinten gerobbt erstmal. Was heißt nach hinten? Wieso? Hast du heute angefangen und jetzt nach hinten gewandert? Nee, das ging ja die letzten Semester, klar. Und jetzt bin ich, so langsam arbeite ich mich jetzt wieder nach vorne. Bist du Vorkant oder Nachkant? Ich bin noch Vorkant. Ah ja, und wie weit? Ja, ich komme gerade so ran. Gerade so ran? Ja, ja. Naja. Das ist aber ganz interessant. Was? Na, Kant. Du wolltest jetzt einfach auf den Reim raus, oder? Bitte? Kant ist interessant. Ja, natürlich. Ja. Ja, was machst du in 97? Es geht nicht darum, was man macht, sondern worauf man neugierig ist. Worauf bist du denn 97 neugierig? Ja, darauf. Welche Frage hast du denn an das Jahr 1997 und erwartest von diesem Jahr dann eine Antwort für dich? Von diesem Jahr? Ja, ja. So, ja, ganz generell natürlich, wie immer das Gleiche. Wieso? Die Zukunft. Wie? Wie wird die Zukunft? Ach, wie wird die Zukunft? Das ist aber eine blöde Frage. Du bist doch Philosoph. Deswegen frage ich. Ja, da kann man doch bloß blöde Antworten kriegen. Aber als Philosoph solltest du doch wenigstens, wenn du schon keine Antworten hast, und das lernt man ja zumindest, wenn man Philosophie studiert, sollte man doch wenigstens halbwegs intelligente Fragen stellen können. Ja, die Fragen für 1997. Mann. Wird der Kohl wieder Bundeskanzler? Das ist eine Frage, die dich wirklich... Was ist das? Vielleicht noch etwas zu früh. Nee, auch, sagen wir mal, zumindest keine besonders intelligente Frage. Ja, genau. Was soll man da fragen? Also, sag mal, aber nicht nur unintelligent, sondern auch noch opportunistisch. Klar, was denkst du denn? Opportun, wieso? Was denkst du? Was heißt denn dort nur wieder? Was heißt was? Opportunistisch? Ja. Ach, das kriegt das später da bei der Philosophie. Bevor wir die Leute jetzt hier wieder mit Fremdwörtern verwirren. Hm. Ja, nee, opportunistisch würde ich nicht sagen, auf keinen Fall. Natürlich. Ja, hoffnungsvoll, sagen wir es so. War doch eben. Na, wie würdest du denn jemanden bezeichnen, den man jetzt vielleicht, sagen wir mal, in anderen Worten, aber doch als Idiot beschimpft und der sagt sofort, ja, richtig, hast recht. Ja, weiß ich nicht. Wie würdest du den denn bezeichnen? Na, als Opportunisten. Als Opportunisten, ja. Oder als Philosophiestudenten oder betet. Ja, vielleicht studiert man ja auch Philosophie, wenn man Opportunist werden will. Philosophie. Mann, hast du deinen Namen überhaupt schon verraten? Hast du überhaupt einen Namen, ja? Nein. Nee, dann sag mal. Mario. Mario? Ja. Mario. Ist auch nicht gerade ein Philosophennamen, oder? Nee, kann man nicht sagen, nee. Theodor W., das wäre doch ein Name. Ja, findest du? Findest du nicht? Ja, das so weiß ich aber nicht. Naja. Kann man sich ja nun mal nicht immer gleich aussuchen. Oder Jürgen. Jürgen? Ja. Nee, den kenne ich überhaupt nicht. Habermas? Siehst du, das ist ein Philosophenname, Baby. Ja, ja. Ja, aber Mario? Nennt man einen Mario? Super Mario. Ja, zum Beispiel. Ja, ist auch kein Philosoph. Ja, danke ich dir erstmal. Mario Adorf. Ja, sind aber auch keine Philosophen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Bitte? Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, ich danke dir für dein Nicht-Antworten. Wieso habe ich nicht geantwortet? Du hast nicht gefragt. Was? Du hast nichts gefragt. Ich habe nichts gefragt. Ja, was ich dir jedenfalls fragen, nicht intelligente. Jetzt hört man nicht nur so drauf. Dumme Antworten kann ich gar nicht geben, wie du Fragen stellst. Verstehst du, das ist der Konflikt, in dem wir uns befinden. Ach so. Der natürlich ein ausgesprochen unkommunikativer Konflikt ist. Und du kannst dir vorstellen, dass unkommunikative Konflikte im Grunde nicht radiotauglich sind. Das heißt, dann komme ich auch in eine Situation, wo ich Benzin verlosen muss. Oh Mann, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Eieiei, ei, ei, hallo. Hallo. Hallihallo. Wer bist denn du? Manuela. Manuela. Manuela. Manuela. Oh, das fängt aber voll männlich irgendwie an, oder? Männlich an? Naja, Frauela. Hm? Hm, schon gut. Ist nicht männlich. Ich sollte zwar männlich werden, aber das hat nicht sein. Nee, aber Manuela, da denkt man gleich an Manometer. Manuan, Manuela. Manuela, Neugier 97. Neugier 97, ja. Begegnung. Bekanntschaften, alles sowas. Ach, aber eher so ganz allgemein? Es gibt nicht so einen Punkt, wo du sagst, sagen wir mal, da im Frühjahr ist doch immer Kirmes bei uns, werde ich den da endlich mal kennen? Also jetzt als Arbeitstitel wieder der schöne Klaus. Der schöne Klaus, ja. Gibst du einen schönen Klaus für dich? Ja, aber die schönen Klaus sind immer die Arschlöcher. Und die man haben kann, das sind immer so eine Weicheier irgendwie. Also, die Guten sind die Schlechten irgendwie. Ah, das ist ja blöde. Mhm. Und Weicheier bringst du auch nicht, wa? Bringst auch nicht, nee. Und Arschlöcher auch nicht? Nee, die kann man ja nicht lange haben. Irgendwie. Und gibt's da noch irgendwas Drittes? Ja, vielleicht gibt's irgendwas in der Mitte, aber das muss erst noch rausgefunden werden. Ja. Ist dir überhaupt noch gar nicht begegnet? So der dritte Mann? Ja, aber das ist ja schon alte Vergangenheit und das ist dann irgendwann langweilig. Ach so, ja, darauf kann, ja, das ist klar, nach vorne kicken. Ja. Ja, aber jetzt sag mal, so eine konkrete Neugier 697 hast du nicht. Wann ich wieder aufräume, ist vielleicht auch noch entspannt. Das ist ja eine Frage, die habe ich auch seit drei Jahren. Das ist alt irgendwie, jede Woche ist das immer spannend, da kommt es aufs Jahr auch nicht drauf an. Naja, aber wobei so ein Jahr ist ja doch schon relativ klar abgegrenzt. Einfach dadurch, dass es so vier Jahreszeiten hat und dann fängt es wieder von vorne an. So wie die Woche natürlich auch immer einen Montag hat und dann fängt sie wieder von vorne an und so weiter. Aber ein Jahr ist natürlich doch schon ein anderer Atem, ein anderer Bogen. Und gibt ja immer so Sachen, die hat man nur eh mal im Jahr. Geburtstag, Weihnachten, Sommerurlaub. Nee, ist langweilig alles. Alles langweilig. Hm? Ach, Manuela. Die Weltmeisterschaft, die wird ja eigentlich schon seit Jahr langweilig. Ach, bist du so Fußballfanin etwa? Ja, ich guck gerne Fußball. Ehrlich? Ja. Was, so die straffen Oberschenkel oder was? Nö. Sondern? Die Fouls sind die spannendsten. Die Fouls? Mhm. Ach so, und wenn Autorennen, dann müssen sie aber auch gegen die Bande trollern da und gleich in Flammen aufhören? Da sieht man das ja alles ja nicht. Da sieht man nur das Auto, wie das brennt irgendwie. Oh, du wärst schon gerne ein bisschen näher dran, ne? Nee, das ist viel zu laut und doof. Das ist für Idioten irgendwie. Autorennen ist halt für Idioten? Ja. Aber Fußball ist doch auch durchaus laut und doof, oder? Muss man Traktor Wilson drüber reden hören. Hat doch eine Taktik irgendwie und Tore und... Und Abseits. Höhepunkte und unentschieden und ärgerlich und... Ah ja. Aber Kommt Autorennen... Miau, miau, Wie bist du an Fußball gekommen? Hat dir das ein Mann eingeredet? Irgendein schöner Klaus? Ja, so ein schöner Klaus, der hat gekocht und ich hab mit dem Bier vom Fernseher gesessen. Aber da warst du ja dann schon Fußballfanin. Ja, ich bin eigentlich durch den KSC zum Fußball gekommen, weil die mal da gegen im Europacup irgendwie... Wer ist denn der KSC? Karlsruher Sportclub. Ach so. Ach, kommst du da aus Westdeutschland? Nein. Na, wie kann man dann irgendwie sein Herz für Karlsruhe? Blau-Weiß sind die, oder? Ja, weil die mal 7-0 gewonnen haben. Na, ich fast geheult vom Fernseher. Das war so aufregend. Sag mal, sind die blau-weiß? Ja, mit Ehrmann drauf. Kick an, ey, ich bin Profi. Naja, aber, ach so. Und wie alt warst du da, als die 7-0 gewonnen haben? Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist 4 Jahre her oder so, kann das sein? Nee, 5 Jahre muss es dann her sein. Und wie alt warst du vor 5 Jahren? 21. Mit 21 hast du den... 22, irgendwie, ja, 21, 22. Da hast du den Fußball entdeckt? Ja. Ach so. Naja, aber nicht so richtig, sondern nur so, was so spannend ist irgendwie. Also ich gucke nur bestimmte Mannschaften, manche kann ich überhaupt nicht leiden. Und welche Mannschaften guckst du so? Na, Karlsruhe gucke ich. Ey, Karlsruhe klingt dort echt nicht wie eine spannende Mannschaft. Also jetzt für mich ja, der... Ich kann überhaupt nicht leiden. So. Hier gucke ich immer, damit zu verlieren, Onkel. Hamburg ist entspannt. Beckenbauer, der Idiot, war, oder? Ja, ist der eklig. Brechen. Der Kaiser Franz. Ja. Die bescheuert die Bayern, ne? Wobei, ich hab ja neulich wieder so... Das Schlimmste ist ja Lothar Matthäus, das ist der Schlimmste. So eine richtige Pressenutte irgendwie. Der ist aber so doof, dass ich den überhaupt noch nicht richtig zur Kenntnis genommen habe. Ich kenne immer bloß den Namen. Lothar. Mhm. Aber jetzt war neulich ein schickes Interview mit Olle Becker im Spiegel. Boris. Na, der ist ja nun auch ganz doof. Nee, der war prima, der war gut. Der war ziemlich cool, ziemlich clever. Stehst du auf Tennis, ja? Nee, ja nicht. Nee, ich kann ja mit Sport. Mit Sport kann ich gar nicht anfangen. Gibt es irgendeinen Sport? Tischtennis finde ich schick. Oh, wenn die dann zack, knallen sie den Ball zurück und dann immer ganz weg von der Platte und so. Das finde ich toll. Naja, das finde ich schon nicht so spannend, weil ich das selber überhaupt nicht kann. Und Billard ist auch schön. Da haben sie immer die Kamera oben auf dem Tisch, über dem Tisch. Billard ist gut. Und ach, und da sieht man dann mal die Kugeln so hin und her rollern. Das ist toll. Das ist auch toll, ja. Mm. Aber besser ist noch diese Snooker mit dem großen Tisch da. Ach so, das habe ich noch nie im Fernsehen gesehen. Doch, das gibt's immer auf Eurosport, das wird früher immer. Ja? Mhm. Naja, Eurosport, kannst du dir vorstellen, dass das nicht unbedingt mein Sender ist. Da muss man erst die roten Kugeln drin machen und dann darf man so eine ganz bunte spielen. Ach, oh, nicht schlecht. Und dann gibt's noch Punkte und so, das ist kompliziert. So, Manuela, Mensch, die Nachrichten sind gleich wieder dran. Wir müssen, glaube ich, Schluss machen. Weil ich wollte hier noch eine schicke Musik spielen. Einen schönen Schlager. Einen schönen Schlager, ja. So richtig einen, der zu Herzen geht und den man mitsingen kann, den man das kennt. Und die CD da von der Holländer, ist doch jetzt von Holländer rausgekommen. Bei uns um die Gedächtniskirche rum. Da sind alle schöne alte Berliner Schlager drauf. Ach so, ach nee, die muss ich mir auch noch kaufen. Das ist aber so eine dicke CD, oder? Das sind da so drei oder vier. Weil letztens bei der Ausstellung, da gibt es auch eine mit, da sind nur zwei CDs drin. Friedrich Holländer, ja. Mhm. Ach, die ist bestimmt super toll, hä? Spannende Lieder drauf. Ist die Ausstellung noch? Die ist entweder gerade vorbei oder ist nur eine Woche oder so. Wo waren die? Wo ist denn die? In der TU irgendwo. In der TU? Akademie der Künste oder irgendwo. Akademie der Künste. Studentenviertel, ja. Ach, da muss ich gleich nochmal hin. Ja, mach. Mir eine Holländer-CD holen. Hm? Manuela, ich danke dir für den Anruf. Ja, tschüss. Ciao. Ha, Kinder, oder? Da weiß man sofort, was das ist. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. Bei dir sein, dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, dam, dam, dam. Nice. Zack, damals hatten sie noch Blenden. Jetzt ist 0 Uhr und 32 und jetzt soll Martin Böttcher eigentlich die Kurznachrichten lesen. Aber jetzt hat er eben verraten, dass er Drafi Deutscher nicht leiden kann, weil dein Vater mit ihm in einem Haus gewohnt hat. Ja, ist aber schon lange her. Und du kennst jetzt aber keine entlarvenden Drafi Deutscher Anekdoten? Nee, ich weiß nur, dass er, glaube ich, damals gar nicht Drafi Deutscher hieß. Sondern das ist ja sein Künstlername irgendwie, aber ich nehme mal an Peter Müller oder so. Ja, klingt nicht ganz so echt Drafi Deutscher, das stimmt schon. Aber wir haben uns so geeinigt, dass er vermutlich ein Idiot war. Der Meinung bist du auch. Das hat sich jetzt von deinem Vater so zu dir hin auch übertragen. Ja, ist vererbt worden sozusagen. Ja. Hat dein Vater abends manchmal am Kamin gesessen, dich auf den Arm gewiegt und dir abschreckende Drafi-Deutscher-Geschichten erzählt? Nee, leider nicht, aber wir hatten auch gar keinen Kamin. Ach so. Aber vielleicht könntest du zum nächsten Mal ein paar schöne Drafi-Deutscher-Geschichten rauskriegen. Ja, muss ich mal rauskitzeln. Das würde mich ja voll interessieren. Ja. Ja, dann könnten wir uns mal schöne Viertelstunde über Drafi-Deutscher unterhalten. Können wir machen, ja. Das fände ich sehr interessant. Wunderbar, inzwischen ist es 0.33 Uhr. Falsch. Kurzinfo. Aufmarsch. Starke Einheiten der serbischen Polizei haben am Abend ohne Gewaltanwendung eine Demonstration der Opposition in der Belgrader Innenstadt verhindert. Zehntausende Zajedno-Anhänger hatten sich zu einem Spaziergang durch die Fußgängerzone versammelt. Polizisten blockierten jedoch den Weg. Prognose: Der Deutsche Gewerkschaftsbund rechnet in diesem Winter mit einem neuen Nachkriegsrekord bei der Arbeitslosigkeit. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Erwerbslosen bis Februar auf 4,6 Millionen steige, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Engelin Käfer. Fehlschlag: In Nordirland ist am Abend eine Polizeipatrouille offenbar einem Bombenanschlag entgangen. Das teilte die Polizei in der Hafenstadt Londonderry mit. Erst am Montag war bei einem Anschlag der IAA auf das zentrale Justizgebäude in Belfast ein Wachmann verletzt worden. Festnahme: Zwei japanische Journalisten haben sich in die von Rebellen besetzte Residenz des japanischen Botschafters in Lima geschlichen und dort eine Stunde zugebracht. Anschließend nahm die Polizei beschlagnahmte ihr Filmmaterial. Luftpirat: Die Entführung einer österreichischen Linienmaschine nach Berlin ist ohne Blutvergießen zu Ende gegangen. Der mit einem Messer bewaffnete Bosnier wurde von Sicherheitskräften überwältigt. Sport. Fußball: Im Finale des Hallenturniers in Oldenburg besiegte der Hamburger SV den Gastgeber mit einem 2:1. Beim Hallenturnier in Koblenz bezwang die Eintracht Frankfurt im Finale den 1. FC Köln mit 4:2. Wetter. Nachts vereinzelt Schneefall bis minus 10 Grad, tagsüber niederschlagsfrei um minus 4 Grad. Verkehr. Stadtverkehr: Berlin-Reinickendorf auf der Stadtautobahn A111, südliche Richtung, Sperrung der Einfahrt Antoninstraße in den Tunnel Flughafen Tegel und Weißensee. Das Abbiegen von der Berliner Allee in die Pistoriusstraße ist nicht möglich, Grund ein Wasserrohrbruch. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Martin Böttcher, der nicht einfach so ein Nachrichtenvorleser ist, sondern der jemand ist, der jemanden kennt, der Drafi Deutscher kennt. Darüber werden wir uns das nächste Mal unterhalten. Vielen Dank! The Crazy World of Fritz präsentiert den Pionier der elektronischen Musik und Wegbereiter des Techno, Klaus Schulze, live im Blue Moon. Montag, 20. Januar, 22 Uhr. Klaus Schulze spielt 3 Stunden live im Fernsehstudio A des ORB in Potsdam-Babelsberg. Fritz überträgt dieses einmalige Konzert in voller Länge. Karten gibt es nirgendwo zu kaufen, aber bei Fritz zu gewinnen. Wie, erfahrt ihr ab Montag bei den Radiofritzen am Nachmittag. Montag, 20. Januar. Klaus Schulze live. Von 22 bis 1 Uhr im Blue Moon. Ausgedacht, eingestöpselt und übertragen von Fritz. Ich rufe schallend wie ein Muezzin überall, hier und dort. Doch habe ich bisher umsonst geschrien, sie ist noch immer fort. Ich such sie im Wetter und keiner weiß, wo sie ist. Es ist schlimm, dass sie mich so schnell vergisst. Ich lieb die im Wetter und kommt sie zurück zu mir. Dauerrundflugschein und schau auf Stock und Stein, denn irgendwo muss doch das Mädchen sein, das mein Sonnenschein ist. Ich such die Yvette und keiner weiß, wo sie ist. Es ist schlimm, dass sie mich so schnell vergisst. Ich lieb die Yvette und kommt sie zurück zu mir. Mir auf zweiter Hand und fahr dann an die See. Dort such ich sie zu Wasser und zu Land und auch im Strandcafé. Ich such die Yvette und keiner weiß, wo sie ist. Es ist schlimm, dass sie mich so schnell vergisst. Ich lieb die Yvette und kommt sie zurück zu mir. Ich such die Yvette und keiner weiß, wo sie ist. Es ist schlimm, dass sie mich so schnell vergisst. Ich lieb die Yvette und kommt sie zurück zu mir. Boom. Georgie Korn, Tag, wer bist denn du? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo, du. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Kuttner. Hallo. Hey, hallo. Hey, Sweetheart. Ey, du kommst hier ganz leise nur an bei mir. Naja, aber weil ich bin nicht so ein aufdringlicher Typ. Ja, ja, ich merk schon. Echt so, ein bisschen so. So nett und dann mehr so. Ja, leise ja. Wasser sind tief. Ja, ja, das sagen sie alle. Stimmt nicht, die sagen alle, stille Wasser sind tief, aber still bin ich ja nun nicht. Nee, das stimmt, nee. Siehst du? Da hast du auch wieder recht. Sag mal, kannst du mir mal kurz die Adresse von Fritz geben? Sag mal, kannst du mir mal bitte erstmal deinen Namen sagen? Ach so, Nina. Nina. Nina. Ja. Die Adresse von Fritz ist Fritz. Ja. Postfach 909000. Ja. In 14439 Berlin. Potsdam. 90, 9. Meier. 9000 alle Brandenburger wieder voll gedämischt. 14439 Potsdam. 14439, super. Ich hab dir nämlich schon einen Brief geschrieben. Willst du mir was Schönes schenken? Willst du mir was Schönes schenken? Was schenken? Willst du mir ein großes Paket schicken? Nee, schade. Nee, hättest du gerne, wa? Naja, klar, mit teuren Sachen drin. Nee. Und einen halben Pfund Kaffee. So, na so, dass man sich freut. Ja, na, du freust dich bestimmt auch so. Weil jetzt kann ich dir das ja erzählen. Warten, jetzt auch bloß einen blöden Brief willst du mir schicken? Och, Mann. Na, du weißt ja gar nicht, was da drin steht. Was ist denn da? Was steht denn da drin? Ein ganz wichtiger Nachtrag zu deiner Mondsendung hatte ich noch. Ich habe die zwar nicht gehört, aber ich habe gehört, dass du eine Sendung über Mond gemacht hast. Und kennst du denn das Buch Buntspecht? Nee, was ist denn für ein Buch? Das ist ein ganz geiles Buch, da steht ganz viel über den Mond drin. Ach, ist das so ein Ratgeber, wann man beim Mond was machen soll und was nicht? Nee. So eine Bücher hasse ich ja auf die Pest. Nee, das ist ein echt schönes Buch, also kann ich nur empfehlen. Buntspecht? Also, ja, kann ich überhaupt nur allen Hörern empfehlen. Von wem ist denn das? Über den Sender, boah. Von wem ist denn, ja, die sind voll über den Sender, von wem ist denn das? Von Tom Robbins ist das. Tom Robbins? Hm? Das klingt jetzt aber nicht wie ein ernstzunehmender Autorenname. Naja, na, in Beziehung auf den Mond ist er auf alle Fälle ernst zu nehmen. Inwiefern denn? Naja, wenn ich das jetzt verrate, dann liest es ja keiner. Ach, so ein Buch, wo wenn man einen Satz verrät, dann keiner mehr liest? Nee, im Grunde ein Buch, was aus einem Satz besteht? Nee. Mann, Mann, warum soll man das dann lesen, wenn du das jetzt auch hier verraten kannst? Warum soll man es lesen? Also man soll es ja gar nicht unbedingt, ich will ja niemanden aufdrängen. Aber... Klar willst du mit jemandem aufdrängen. Du denkst, sie soll jetzt... Was? Na, aber warum soll ich nicht lesen, wenn das im Grunde auf einen Satz hinausläuft? Nee, es läuft gar nicht so auf einen Satz. Na, dann kannst du ja den einen Satz sagen, auf den es nicht hinausläuft. Jetzt bist du aber voll in so einem literaturkritischen Konflikt, oder? Was für ein Konflikt? Literaturkritik. Literaturkritisch. Ja, das ist ein literaturkritischer Konflikt. Da hast du recht. Das ist jetzt auf einen. Fräulein Reich-Ranitzka, ja. Nee. Mach mal, du lachst aber immer volle Pulle. Ja. Das find ich ja gut. Ich find's auch gut. Na, ich freue mich so, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich find's super. Ich habe ja neulich in einem Artikel über Bärbel Bohley. Aha. Die bosnische Variante von Volle Pulle gelesen. Samo Dampf heißt es. Niemals. Nicht schlecht, oder? Wie, nee. Samo Dampf. Volle Pulle in Bosnisch. Samo Dampf. Okay, merke ich mir. Ja? Na, wie so Stulle im Russischen ja auch Butterbrote heißt. Butterbrot. Butterbrote. Brote? Brote, naja, ist Plural. Ach so. Also sagen wir mal Mehrzahl. Für alle, was hier nicht so alte Lateiner sind wie wir. Na gut. Na, ich bin kein Lateiner. Nina, ich auch nicht. Ja. Aber so ein bisschen andeuten kann man ja immer, oder? So tun, als ich hab, ob, oder? So klar, ich habe immer einen Satz parat. Na. Also mehrere, aber im Grunde. Ja, das stimmt. Du nicht? Hast du nicht so einen flotten lateinischen Satz irgendwie? Na, Eraru manum est oder sowas. Ja, oder so per asperat astra, wa? Aber man. Das kenne ich nicht. Ach, das kennst du nicht? Nee. Siehst du, das beschreibt den schweren Weg der Erkenntnis. Ach. Über Steine zu den Sternen. Na, klingt vielversprechend. Ja. Und ja. Ansonsten, wo wir uns ja gleich wahrscheinlich in die Arme fallen, in Vino Veritas. Oh ja. Oh ja. Haha, da erntet man immer Zustimmung. Ja, auf alle Fälle. Ja. Nina, Gina, Neugier 97. Ach so. Ja, genau. Ach so, was ist jetzt überhaupt mit dem Geschenk? Du hast mir doch ein Geschenk versprochen. Nee, erstmal Neugier 97. Und dann ein Geschenk? Ich bin. Sonst telefonieren? Sonst, dann kann ich gleich auflegen, wenn es kein Geschenk gibt. Nee. Na sag mal, denkst du, dass jetzt Leute, die nur weil die im Radio arbeiten und Geld dafür kriegen, dass sie deswegen nicht mehr korrupt sind? Was denkst du, wie toll die zu bestechen sind? Ja? Na klar. Naja. Naja, vielleicht versuche ich doch mal. Aber ich habe noch kein gutes Geschenk für dich. Wenn, dann muss ich mir was richtig Tolles ausdenken. Nee, so ein richtig prima Geschenk. Ja, teuer reicht. Alles klar. Ja. Klar. Nee, Neugier 97. Guck mal, sitzt im Radio, möchte man auch mal so eine, wie heißen die Prolo-Uhren hier? Prolex. Prolex? Ja, Prolex tragen. Ja, habe ich ein paar hier auf Lager. Schicke ich dir vielleicht doch mal. Ja, sowas. Ja. Oder Armani-Anzüge. Einen ganzen Anzug gleich? Nee, eine Krawatte kriegst du. Ach, na jetzt hier bloß ein Jäckchen, sieht doch affig aus. Was, oben Armani, unten Jumo? Nee, das geht nicht. Nee? Nee, das sieht scheiße aus. Na, vielleicht schickt dir jemand anders eine Hose. Dann passt es aber farblich wieder nicht zusammen. Ach, na, das ist ja in. Nee, ich bin ja nicht so ein Trash-Typ. Ach. Nee, das kannst du hier mit Boning machen, aber nicht mit mir. Na gut. Bei mir muss das eher so dezent abgestimmt sein. Aha, na gut. Im Grunde würde ich schon so aussehen wollen, wie wenn ich durchaus, sagen wir mal, im Vorstand von der Deutschen Bank sitzen könnte. Oh, so möchtest du gerne aussehen? Nee, die sehen alle so scheiße aus, oder? Möchte man ja nicht. Andererseits aber möchte man auch nicht wie ein Viva-Moderator aussehen, oder? Es ist ja ganz schwer, sich selber so zu definieren. Wie? Sich zu definieren? Ja, sich ästhetisch zu definieren. Ja. Das oder? Ist das für dich kein Problem? Mich ästhetisch zu definieren durch meine Kleidung oder was? Ja, ja, zum Beispiel. Na, ist eigentlich nicht so ein großes Problem. Warte, du nimmst ja echt einfach so die Klamotten, die da gerade rumliegen im Zimmer und dann ziehst du die an? Nee, nein, nicht einfach so, aber ist trotzdem kein Problem. Und so, aber so Sätze wie Grün und Blau putzt die Sau, machen dir keine Schwierigkeiten? Nee, machen mir keine Schwierigkeiten, aber ich habe nicht so viele grüne Sachen. Also deshalb kommt das sowieso nicht so in Frage. Was hast du? Was ist denn so eher deine Farbe? Na, also eher blau, so Bordeaux, Pink? Nee. Nee? Nee. Und so ein Jogging-Lila? Jogging-Lila? Ja. Nee, habe ich auch nicht. Oh, nicht? Nee. Und es gibt doch aber so ein Steingrau, dann so grün und lila. Das sind doch so auch tolle Joggingfarben eigentlich. Ich habe gar keinen Jogginganzug. Ach. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Nee. Also auch gar keine Joggingfarben so richtig. Ja. Mehr so. Und hat dein BH eine Farbe zum Beispiel? Ja. Und welche? Also im Moment habe ich ja keinen an. Aber normalerweise so schwarz, weiß oder rot. Schwarz, weiß oder rot? Ja. Ah ja, das sind auch so klassische Farben eher. Das stimmt, da kann man nicht viel falsch machen, wa? Ja, klassisch. Doch, würde ich sagen. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß. Das sind die Farben der Kaiserfahne. Oh. Der deutschen kaiserlichen Fahne. Ja? Wenn du jetzt da noch so ein eisernes Kreuz drauf hast? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die sind auch nicht verbunden, die Farben. Das sind alles extra, die haben. Alles extra? Hm? Hm, ja. Ja? Und gibt's für die Farben so Entscheidungen? Ja. So, dass man sagt, ach, heute ist ein roter Tag oder ein schwarzer? Ja. Ah ja, was sind für Tage, wo die Entscheidung für rot fällt? Das sind so... 1. Mai. Ja, klar, 1. Mai, immer rote BHs. Nee, ach, weiß ich gar nicht. Das ist so ganz stimmungsabhängig. So, wenn ich aufstehe und denke, ach, heute zieht man einen roten BH an. Ah ja. So. Ja, das ist also gar nicht so könnte ich, kann ich dann immer... Siehst du, ich kann mich da mal nur zwischen weißen und schwarzen T-Shirts entscheiden eigentlich. Ja? Ja. Naja. Wobei, ich habe jetzt... Entscheidung weniger. Habe ich mal zwei weiße in Weinrot gefärbt. Oh, und da sieht gleich voll farbig mit aus. Ja, echt? Naja, toll, klar. Brumm, bisschen wie eine Baustellenleuchte sieht aus. Dann sieht man dich wenigstens gleich. Naja, aber nur, wenn ich jetzt den Rest ausziehe und jetzt nur mit dem T-Shirt, das sieht so ein bisschen affig aus. Naja, und da achtet dann auch keiner mehr auf die Farbe. Weil du im T-Shirt so affig aussiehst? Oh, nee, ach, weiter reden. Nee, ich wollte immer noch Neugier 97 eigentlich. Siehst du, da ist ja gleich meine Neugier mit mir durchgegangen. Ja, ja. Wo seid ihr immer kitzelige Fragen sind, wa? Weißt du, was du wie mich eigentlich vergessen hast? Du hast heute überhaupt nicht die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter angesagt. Ich hab den nicht mal gespielt, fällt mir gerade ein. Ich werde nächste Woche spielen. Wollte schon sagen, gibt's den gar nicht mehr? Doch, klar gibt's den. Na gut, na, du bist verliebt. Du bist heute ganz... Nee, ich bin vergesslich. Ja, ich bin vergesslich. Hm, na gut. Ja, auf jeden Was Fall... Was spiele ich für Musik? Verdächtig. Verdächtig? Mhm. Nein. Das ist entstanden bei dieser Silvester-Sendung. Ach so. Weil da haben wir doch dann zum Schluss immer so Musikblöcke gemacht. Und Johnny, kannst du dir vorstellen, ist immer auf seinem scheiß Britpop rumgeritten und Hip-Hop und diese ganze Kacke und ich hatte einen Schlagerblock. Ja. Und der war ein voller Triumph, kannst du dir vorstellen. Hier war wirklich 20 Minuten Party, jedenfalls für mich bestimmt. Innerlich. Ja, ja, klar. Ja, und hat gedacht, ey, dann werde ich mal jetzt wieder Schlager spielen. Macht ja sonst keiner. Nee, die waren auch schön heute alle. Ja, freut mich, danke. Ja, ja. Neugier 97, Nina. Ja, ich habe meinen Führerschein verlegt, wa? Und meinen Fahrzeugschein. Und ich finde den nicht. Aber ich weiß, das ist hier irgendwo. Aber das ist ja schlimmer, als wenn du ein Auto nicht findest. Nee, das kenne ich immer. Oder kennst du die auch? Ah, da bin ich... Nee, aber da bin ich tierisch neugierig drauf, wo wann ich das endlich finde. Also vor allem wo, weil es ist nicht weg. Also ich weiß, hat mir niemand geklaut und ich habe es auch nicht verloren. Aber ich weiß überhaupt nicht wo. Und darauf bin ich ehrlich gespannt, wo ich das finde. Wie kann man sowas verlegen? Wo trägst du die immer, Führerschein? Na, normalerweise ja immer im Portemonnaie. Aber da war er ja auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich mich so dunkel erinnert, dass ich den irgendwann mal rausgenommen habe, weil ich dachte, haha, dein Portemonnaie nimmst du nicht mit, weil ich bin nur kurz um die Ecke gefahren, also nee, das heißt nicht so weit, und habe den nämlich in eine Hosentasche gesteckt. Und seitdem ist er verschwunden, glaube ich. Ach so. Aber ich habe auch schon alle Hosen durchgesucht. Also ich muss den dann... Sag mal, meine Frauen haben ja auch immer so Riesenportemonnaies, oder? Hast du auch so ein Riesenportemonnaie? Ein ziemlich großes, ja. Also das lohnt nicht immer mitzunehmen. Was man, ihr wisst, was nicht am Körper tragen kann. Nee, also in die Hosentasche kann ich es nicht stecken. Naja, ist ungünstig. Aber da sind ja Frauen sowieso scheiße dran, oder? Mit so Kleidern, da kann man ja auch überhaupt ja nichts unterbringen. Nee, muss man immer Taschen nehmen, wa? Das ist doof, oder? Na, wobei, aber als Frauen kann man ja auch immer so eine kleine, also sehen ja flott aus, Taschen, so kleine Taschen, oder? Naja, manchmal, wa? Aber Männer sehen auch wieder scheiße aus, wenn die mit so einer kleinen Tasche, oder? Männer sehen voll scheiße aus mit Handtaschen. Gut, dass du den Zusatz mit Handtaschen noch gebracht hast. Ich wollte schon wieder schwer deprimiert sein. Nee, gut, danke. Das stimmt, aber als Mann, ich neige ja dann oft zu Plastikbeuteln, was aber auch nicht so cool aussieht, glaube ich. Nee, geht, aber... Nee, aber von daher muss ich das immer so organisieren, dass die Portemonnaies so groß sind, dass man die mal im Körper tragen kann. Ja. Schlüssel ja sowieso, weil als Mann hat er ja oft Hosen an, ja, da redet er dann. Kleider sind doch eher selten. Ja. Ja. Ah, Mann, aber das ist als Frau echt blöde. Ah gut, ja, dann versteht das. So schlimm ist auch wieder. Wobei ansonsten sind ja Frauen immer super unordentlich, was so Schlüssel und Kleingeld und Portemonnaies betrifft. Kann ich allgemein so nicht sagen. Doch, Icke. Ja? Ja, ich kann nicht so sagen. Naja, gut, dann sag das so. Ey, du kriegst eher einen Lippenstift für eine Frau als einen Hausschlüssel. Das kann sein, ja. Oder? Ja, es gibt meistens hat eine Frau auch mehr Lippenstifte als Hausschlüssel. Vielleicht liegt es ach ja, echt? Ja. Siehst du, das ist mir noch ja nicht aufgefallen. Ja. Weil da sind ja Frauen noch raffiniert, die holen ja mal nur einen Lippenstift raus, oder? Man naja, sieht ja selten mit dreien in der Hand. Nee, naja, ich meine, an einem Tag benutzt man ja auch meistens nur einen. Aber manchmal ändert man dann doch mal die Farbe. Ah ja, das stimmt natürlich. So, das passt sich dann so vielleicht der Stimmung oder der Kleidung an oder so. Oder der Farbe des BHs. Oder so. Ist das eine Überlegung, die man im Kopf hat, dass man da eine Farbabstimmung macht? Oder denkt man, dann ist es sowieso alles schon runtergeküsst, wenn es soweit ist. Eben. Erstens ist und zweitens, weißer Lippenstift ist dann doch nicht so toll. Weißt du, also da würde ich schon wieder nicht mehr abstimmen. Das stimmt. Und naja, aber schwarzen Lippenstift finde ich eigentlich auch nicht so toll. Abstimmen heißt ja bloß abstimmen, heißt ja nicht, dass es identisch sein muss. Na, stimmt auch wieder. Und nee, habe ich aber noch nie gemacht. Ah ja. Nee. Ah ja. Ja. Ach, dann waren wir jetzt schon bei Neugier seit 97, wa? Ja, ich bin auf noch mehr Sachen neugierig, aber ich ärgere mich auch immer, wenn du so lange mit Leuten über eigentlich so unwichtiges Zeug quatschst. Also ich finde es ja super toll, dass du jetzt mit mir quatschst. Naja, aber findest du, dass ich mit Leuten über wichtige Sachen reden sollte? Die reden doch immer nur noch wichtig, überall, oder? Ja, ganz schön viel. Also es ist immer sehr erfrischend, wenn man mal eine Zeit lang so richtig, richtig schön unwichtige Sachen reden kann. Doch, ist gut. Ja, aber gerade die unwichtigen Sachen sind doch oft so wichtig. Denk mal jetzt nur an deinen Führerschein. Na eben, ja genau. Oder an die Farbe deiner BHs. Na, und das wird doch kaum thematisiert. Kannst doch nicht erwarten, dass jetzt Ulrich Wickert darüber spricht. Das stimmt. Ja, oder dass jetzt, sagen wir, in Kennzeichen D behandelt wird. Oder in Explosiv oder weiß ich wo. Ja, da kann ich nicht mitrechnen. Das ja, reicht. Sondern es ist doch so eine bescheidene, poetische Seite des Alltags. Ja, ja. Das stimmt. Und ich könnte wahrscheinlich auch niemandem da erzählen, er soll mal den Buntspecht von Tom Robbins lesen. Richtig. Würde wahrscheinlich niemanden interessieren. Ja, würde keinen interessieren. Im literarischen Quartett kämst du da nicht mit durch. Nee, wahrscheinlich nicht, obwohl es ein gutes Buch ist. Siehst du? Ja. Und hier kannst du das einfach so sagen, ist ein gutes Buch und ich verrate nicht mal den entscheidenden Satz. Ja. Und dir nimmt das keiner übel. Naja, wie auch? Ja, na, ich meine, ihr könntet hier übel nehmen, wenn ich wollte. Aber ja, ich bin da, ich halte mich da zurück, bin ganz bescheiden und fordere jetzt bloß teure Geschenke von dir. Die kriegst du aber trotzdem nicht. Also ich will... Na fein. Okay. Okay. Ja. Ja, Nina, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, war schön mal wieder mit dir gequatscht zu haben. Haben wir schon mal? Ja, schon öfter. Ach. Du wolltest mir mal eine Leitung legen, weil ich immer so schön lache. Ach so, dann lach noch mal. Nee, kann ich jetzt nicht so oft an. Also ich habe auch heute nicht so viel gelacht. Also ich habe schon richtig gegrölt, wa? Ich habe schon richtig gegrölt bei deinen Sendungen manchmal. Aber heute ging so. Ja, naja, muss ja auch nicht sein. Nee, muss auch nicht sein. Nee, also, gibt ja auch immer so besinnlichere Momente. Das stimmt. Ja? Das ist ja auch immer sehr wichtig. Und ich finde, wir sind uns heute doch so mentalitätsschwingungsmäßig recht nahe gekommen, Bede. Ja. Ja. Ja, wenn du meinst. Ja, doch. Ist okay. Ja, willst du denn den Brief jetzt trotzdem haben oder nicht? Was steht da drin? Das mit dem Buch, bitte? Na, auch, ja. Na, das weiß ich doch schon. Stimmt, dann brauchst du ihn eigentlich nicht mehr. Ja, da kannst du dir schön die Marke sparen. Das ist gut, aber die klebt jetzt schon. Ach, das ist ja blöde. Da ja, musst du die aber, aus... Aber weißt du, warum ich den eigentlich nur geschrieben habe? Weil ich wusste, dann komme ich durch. Wenn man sich nämlich voll die Arbeit macht, also es ist wie dieses U-Bahn-Ding. Du zündest dir eine Kippe an, dann kommt die U-Bahn. Ah, klar, ja. Deshalb, weißt du? Aber kenn ich auch. Ist super. Gut. Gut. Nina, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Mach's gut, na ciao. Kinder, das ist Gott, wer hier singt. Sag mir, was du denkst. Lass mich nicht länger fragen. Sag mir, was du fühlst. Darauf warte ich seit Tagen. Sag mir, was dich quält. Irgendwas ist doch geschehen. Kamst du heute zu mir, um für immer zu gehen? Sag mir, was du denkst. Habe ich dich verloren? Hast du außer mir einer anderen geschworen. Aber das kann nicht sein, mon ami. Ich warte auf dein Nein, mon ami. Ich muss jetzt wissen, willst du dein Leben weiterleben, weiterleben mit mir? Sag mir, was du denkst, sag, was ist nur geschehen? Kamst du heute zu mir, um für immer zu gehen? Ich warte auf dein Nein, mon ami. Ich muss jetzt wissen, willst du dein Leben weiterleben, weiterleben mit mir? Sag mir, was du denkst, sag mir, was ist geschehen, sag mir, was du willst. Und ich will dich verstehen. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was ist geschehen. Sag mir, was du willst. Ach, hättest du mich mal gefragt, Ola Alexandra, hätte ich sofort ja gesagt. Lou ist tot, scheiße. So ein Ärger. Und ihr ruft hier alle an, ist das nett. Dann machen wir jetzt noch schnell ein bisschen so mal ganz kurz, ja? Neugier 697, hallo. Hallo, wer bist denn du? Na denn nicht, muss ja nie sein, soll ja kurz sein. Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ja. Heinemann, DDR, nördliche Halbkugel. Ja und? Das war jetzt die Ortsangabe. Heinemann ist dein Name? Ja. Ja, Heinemann, geh du voran? Genau, du hast die längsten Hosen an, so ist es. Und, aber was hat denn jetzt zu bedeuten? Der Satz. Entschuldigung, es war eigentlich nur eine Vorstellung. Mit wem spreche ich überhaupt? Kuttner. Ach. Wen hast du denn angerufen? Doch die Pappnase. Entschuldigung. Ach, Baby. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich stelle mich wieder doof an. Oder nö, eigentlich nicht. Ihr stellt euch doof an. Hallo? Hey, Kuttner, was los? Hier ist Kalle, alles klar? Los jetzt, zack, einen Satz zu Neugier 97. Neugier 97 würde mich interessieren, ob die ganze Techno-Welle halt sich dieses Jahr auch noch so richtig fett durchsetzt. Ach, würde dich interessieren? Ja. Vielleicht kommen 1,5 Millionen zur nächsten Love Parade. Oh, bitte nicht, nein. Aber vielleicht gibt's da noch Bürgerkrieg. So, ich glaube ja eigentlich. Und die kommen alle mit Messern und Fahrradketten. Hey, wunderbar, ich habe noch nie so viele DJs gesehen, die sich so dusselig verdient haben an so einem Zeug halt. Das aber mal richtig, das wäre doch auch was Attraktives, so richtig eine Massenschlägerei, oder? Wäre ich dafür, sofort ja? Dabei. So ein bisschen wehtun, aber sagen wir mal, ohne dass ernsthafte Schäden bleiben. Naja, wir entern halt so einen Wagen oder so auf so einer Raid und stecken den dann an, also so, dass niemand verletzt wird. Ja, aber ganz vorsichtig, immer mit dem Feuerlöscher in der Hand. Ganz dezent. Ja, gut. Okay, Neugier 97, danke ich dir, tschüss. Na, tschüss. Hallo? Ja. Ja. Hi Kuttner, hier ist Rippe. Hi Rippe, Neugier 97. Na, da bin ich mal neugierig, ob der Typ da seinen Anruf kriegt und ob du deinen Bacardi Cola kriegst. Ich hoffe, du kriegst ihn. Dann kriegt er seinen Anruf nämlich nicht. Dann würde er keinen Anruf kriegen. Genau. Der Bundfaltenhösler in Brandenburg. Der, ja, ist klar. Der streng dafür, dass er keinen Anruf kriegt. Ich weiß ja nicht, ob wir das rauskriegen, aber der wird natürlich lügen und sagen, der wird sagen, massenhaft Anrufe gekriegt haben. Quatsch. Klar. Ja, das gut. Ist die Ente. Die Ente momentan. Auf die Schnelle. Gut, danke dir. Alles tschüss. Hallo, hier noch eine interessante Neugier 97? Ja, was stellst du vor für 97? Wie bitte? Ja, was willst du denn von 97 verlangen? Na, ich gar nicht. Ich wollte von dir wissen, ob du auf 97 neugierig bist und wenn ja, worauf? Ja, das ist Leben. Ah ja, das war eine gute Antwort. Hallo? Hey, Kuttner. Ja? Ja, hier ist Arno. Wer wird deutscher Fußballmeister, ist meine Frage. Ach Gott, naja, okay, aber die wird ja beantwortet werden, oder? Ja, müsste eigentlich, oder? Bis wann denn? Bis wann? Wann steht denn dann eigentlich immer fest? Ich glaube, der letzte Spieltag ist 20. Juni. Mensch, das hat er richtig im Kopf, 20. Juni. Ja, rum so, also genau weiß ich nicht. Ach so, und was denkst du, wer wird? Na, ich tippe mal auf Bayer Leverkusen. Und was denkst du, wie Kaiserslautern abschneidet? Meinst du jetzt Franz Beckenbauer? Kaiserslautern. Kaiserslautern, achso, ich hab schon verstanden, Kaiser. Nee. Die Lautern wird wieder aufsteigen in der ersten Liga. Ah ja. Gut. Du kannst nochmal Mendocino spielen. Nee, hab ich nicht. Scheiße, außerdem geiler Song. Ja, klassengeiler Song, aber als letzter wird noch France Gall gespielt. Ach so. Ja, tut mir leid. Klar. Okay, tschüss. Grüß Nicole, tschüss. Ach, Mann, oh Mann, hallo. Morgen, Jung. Morgen, wer bist denn du? Pascal. Wer? Pascal. Pascal, klingt wie France Gall. Nee, Pascal, ist aber auch eine coole Band. Wer? France Gall. Ist keine Band, das ist eine Frau. Hä? Hä? Ist das eine Gruppe? Nee, ist keine Gruppe. Dann ist es eine Frau, ja. Kannst du gleich noch, ist schon ein Unterschied zwischen einer Frau und einer Band, das wirst du spätestens im Bett merken. Naja, mal sehen. So, Neugier 97. Na, deine Sendung, auf jeden Fall. Was ist denn da, ist noch nicht neugierig zu sein, oder? Na doch. Das luft und luft und luft. Ey, hier steht Duracell hier im Studio. So, naja, gut, okay, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo, da noch Neugier 97? Ja, was macht mir immer Bacardi Cola? Pass auf, ich hab hier, die hat ihn angerufen aus Halle, ja? Die hat ihre Telefonnummer gegeben hier. Die hat gesagt, sie wünscht dir, dass ich gewinne. Sie wollte bei dir versuchen durchzukommen, aber kommt nicht durch. Ja, sie wünscht dir, dass sie gewinnt, aber die will doch nicht ernsthaft mit dir anfangen. Die will dich doch nicht heiraten, die will doch nicht auf deine 404 Quadratmeter einziehen, oder? Ein Kutter, nee. Siehst du, genau darum ging es. Es ging ja nicht um irgendwelche Anrufe. Es ging um die Anrufe. Es ging nicht um die Anrufe, sondern es ging um eine wirkliche Beziehung. Hast du nicht die Kohle? Pass auf, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, euer erstes Kind erwartet, dann nimmst Bacardi Cola von mir. Kind. Ja, ja, so leicht ist es nicht zu gewinnen, so eine Wette mit mir. Also doch ein BVG-Chauffeur. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Neugier 97. Hallo. Hallo. Ja, man hört das ja schlecht. So ja. Leise. Ja, dann hat's aufs Reden ja keinen Sinn. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Ja, hier ist der Dirk aus Lichtenberg. Tag, ich wollte mit dir Auferstanden aus Ruinen singen. Nee, ich habe keine Lust zu. Warum nicht? Weil ich jetzt nur wissen will, worauf du... Der Gregor ist dabei. Weil ich nur wissen will, worauf du 1997... Aber der Gregor ist dabei und 97 ist doch unser Jahr. Selbst wenn Gysi mitsingt, ich nicht. Oh. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Schade. Ja, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, grüß dich. Neugier 97? Ja, ich würde sagen, ich bin neugierig, wie viel Strafzettel ich kriegen werde, 97. Ach, ehrlich? Das interessiert dich doch ja nicht. Du kokettierst jetzt damit, dass du eine Menge Strafzettel kriegst und dass du wahrscheinlich ein ganz wilder Bursche bist, der kaum durch Gesetze in Zaum zu halten ist. Das ist aber kein wirklich interessanter Punkt. Na, ich finde das schon ziemlich interessant, weil das teuer ist. Das macht doch aber auch jetzt keinen Unterschied, ob du 18 oder 24 kriegst. Das macht finanziellen Unterschied, das ist aber nichts, was dich jetzt wirklich neugiermäßig bewegt. Doch, das macht mich richtig neugierig. Nee, glaubt ihr das nicht. Du glaubst und wenn, dann muss ich sagen, dann ist es gewissermaßen so eine schlechte Neugier, eine Billigneugier. Eine Billigneugier, du musst, was ja, macht du, mich denn dann neugierig? Ja, das weiß ich ja nicht, aber du musst dir was suchen, was dich wirklich neugierig macht, was dein Herz höher schlagen lässt, was dich möglicherweise unruhig schlafen lässt, verstehst du? Eine wirkliche Neugier, ein neues Jahr hat jetzt angefangen, mit inzwischen noch 347 Tagen. 347 Tagen? Noch. Na, sagen wir 358. 47, 58, ah, 57, ja. Na, das ist ja auch egal, ob 58 oder 47. Ein Klugscheißer, aber nicht neugierig. Nee. Naja, siehst du, das ist ein Problem, wenn man zu viel weiß. Ja. Ich danke dir für den Anruf. Prima. Tschüss. Je in dich. Hallo? Ja, hallo? Ja? Ich wollte eigentlich mal sagen, dass ich jetzt scheiße finde, dass du nicht deine Wettschulden bezahlst. Komm, Baby. Wer hier die. Also, ich bin außerdem bin ich das Wettgericht. Ich bin Wetter und Wettgericht. Du hast eindeutig gesagt, wenn Anrufe kommen, bezahlst du den Bacardico. Ich bin. Hallo? Ach, der feige Herr hat aufgelegt. Ha, da hat ihn der Mut verlassen. Hallo? Ja, hallo? Ja, Neugier 97? Ja, dann mich würde mal interessieren, in was für eine Gegensicht hat mit den Telefonpreisen noch entwickelt. Ob die Telekom nur im Jahr noch runtergedrückt wird oder ob da noch andere Anbieter auf den Markt kommen und so weiter. Das würde mich mal echt interessieren. Naja, das ist ja eine sehr nüchterne, merkantile Neugier, die ich verplagt. Okay. Gut, wieso ein Ditte? Naja, ich sorge dafür, dass man zurzeit schon für die Hälfte telefonieren kann. Im Funkbereich. Ach, jetzt macht er hier Schleichwerbung auf dem Sender. Du. Ich wäre verrückt. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ja, ciao. Aha, aber der Firmenname ist nicht gefallen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist nochmal Arno. Ja, Arno. Hallo? Ja, Na prima. Hallo, Neugier? Hallo? Hallo? Ja? Ja? 1997 wird wie eine Klobrille, da machen wir einfach durch. Ah ja, gut. Hallo, hier eine bestimmte Neugier? Ja, Kuttner ist 8:08, du kommst zu spät zu Frau und Kind. Rat mal, warum ich länger mache. Na, jetzt aber ab nach Hause. Na, Neugier 97 bei dir vorhanden? Ist vorhanden, aber hält sich in Grenzen. Halb vorgezeichnet. Auch keine Antwort, ich danke dir trotzdem. Ja, das Ochsen, verstehst du? Gut, tschüss. Hallo, hier noch eine Neugier? Hallo? Ja? Kuttner? Ja. Mensch, hier ist Kuschi aus Fecho. Ja, Kuschi. Ja, Kuttner. Und, Neugier 97? Ich muss dir erst mal sagen, dass ich mich geoutet habe. Ich bin blöd. Seit 2 Stunden versuche ich bei dir anzurufen. Och Mann, armer Kerl, jetzt bist du aber durch. Na toll. Hat doch Blödheit wieder mal Früchte getragen. Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass mich das vorhin ganz schön angekotzt hat mit dem Mädchen, was du vorhin mit dem Mädchen gemacht hast. Was hab ich mit welchem Mädchen gemacht? Da kannst du dich noch erinnern, da war so ein armes Mädchen, was so total verdammt alt wirkte. Nee. Die, am Anfang, die so ganz doll alt war. 18 wurde sie gerade. Und? Ja, die hast du einfach abgewimmelt. Die hatte irgendwie ein tierisches Problem gehabt und du hast... Also wirklich, da hättest du ruhig mal auf ihr Problem einigen können. Was hatten die für ein Problem gehabt? Na, weiß ich nicht. Das hast du ja nicht mehr sagen können. Kennst du die? Nee, auf keinen Fall. Vielleicht hat sie ein Problem mit dir. Ach, nee, nee. Doch, doch. Da habe ich aber ein feines Ohr. Doch, doch. Naja, okay, glaub ich dir schon, aber nee, doch nicht. Doch, du hast da unfeinere Ohren, glaub mir. Na, meinst du? Ja, kick dir die nochmal genau an, deine Ohren. Mhm. Ich danke dir für den Anruf. Aber ansonsten ist in Ordnung. Tschüss. Ja, genau, tschüss. Hallo? Hi. Hallo, jetzt ganz schnell Neugier 97. Wie ich, aber was ich neugierig ja. bin? Ja. Ob du ein richtiges Talkradio machst. Darauf bin ich gespannt. So von 1 bis 4. Meinst du, dass ich da noch was ändern sollte hier? Na, noch härter, noch mehr. Ja. Nee. Ach, meinst du, die Leute gleich so zack rausschmeißen? Ha! Fängt ja gut an, du. Hallo? Ja, hallo? Ja? Guten Tag. Schnell Neugier 97, ganz schnell. Ob ich meine Diplomarbeit endlich mal fertig kriege. Wie ist denn das Thema? Oh Gott, gute Frage. Ich glaube, du kriegst sie nicht zu Ende. Das lass dir an der Stelle gesagt sein. Hallo? Ja, guten Tag. Neugier 97? Ja, wie die Sonne so scheint im Sommer. Gut, Neugier 97 hier. Hallo? Ja? Gut, na, erstmal gehütet neues Jahr, wa? Schnell weiter, Neugier 97, ganz schnell. Ja, meine Ratte hat 6 Kinder gekriegt. Und? Jetzt willst du wissen, ob die alle durchbringt oder was? Na, bringt sie aber. Gut, also nicht neugierig. Hallo, bei dir was neugierig? Hallo! Auferstanden. Hallo, hier, Neugier? Ja, hallo. Ja, ich bin neugierig, ob das deutsche Volk vielleicht irgendwann mal mitkriegt, dass es auch ganz toll beschissen werden, sie endlich mal dagegen wehren. Gut. Neugier 97? Hier, Neugier 97? Jo. Hallo, ich bin neugierig drauf, wie das wird, wenn mein Freund aus China zu mir kommt. Das klingt ja gut. Schade, können wir nicht weiter drüber reden. Tschüss! Ciao. So, jetzt spiele ich hier noch die letzte schicke Musik von France Gall und dann ist aber hier Schluss. Bom, bom, knallt drin, du. Oh. Manchmal bist du fröhlich, manchmal bist du traurig. Ich weiß keinen Grund, yeah. Manchmal bist du gehen und mich nicht mehr sehen. Doch dann kommst du wieder und dann küsst du meinen Mund. Ich liebe dich, so wie du bist, und jeder Tag mit dir ist neu. Ich liebe dich, so wie du bist, und weiß, mit uns geht es nicht vorbei. Ich liebe dich, so wie du bist, und jeder Tag mit dir ist neu. Ich liebe küssen, möchte ich gerne wissen, was denkst du von mir, yeah, doch auf meine Fragen, willst du mir nicht sagen, nimmst mich nur in deinen Arm und tust, als ob ich wär, ich liebe dich, so wie France Gall, und ich nehme an, das ist ein Lied, was sie echt nur für mich gesungen hat. Kinder, die Sendung ist vorbei. Nächsten Dienstag ist ja nächste Sprechfunk. Tschüss, schöne, jetzt fang, nee, hier so eine Rumschleimerei mit schöne Woche mache ich nicht. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Nightfight. Tschüss!